Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rewatch-Podcasts in der DS9 Edition. Wir sind in Folge 3, auf die ihr leider ein bisschen länger warten musstet. Das tut uns sehr leid, aber so eine ganze Staffel guckt sich ja auch nicht so schnell weg, nicht? Also theoretisch, wenn man Zeit hat. Ich weiß, die Iris ist immer schneller als ich. Nein, es ist vollkommen okay. Ich weiß nur, also ich weiß gerade nicht, wo bin ich? Was ist das? Was ist dein Star Trek? Was machen wir hier? Das sind alles Fragen, die wir im Laufe des Podcasts beantworten werden, glaube ich. wir sind in Season 3 von Deep Space Nine angekommen. Die wurde ausgestrahlt erstmalig 1994/95. Wir sind in der Mitte der 90er angekommen. Oh Gott. Als Vorbemerkung wollte ich noch kurz sagen, dass ich heute total unpassend ein Star Wars T-Shirt trage. Aber das trifft sich insofern ganz gut, weil ich vor kurzem einen Podcast über Star Wars gemacht habe mit dem Kleine 3-Team. Der Kleine Cast, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ja, das ist Werbung. Aber er ist sehr schön, hört ihn euch an. Und da habe ich nämlich immer aus Versehen statt Star Wars Star Trek gesagt. Das gleicht sich dann also jetzt irgendwie aus. Das ist gut, dass wir so lange nicht aufgenommen haben, dass du nicht weißt, in welchem Franchise du bist. Und du nicht weißt, wer du bist. Ja, im Prinzip. Es kann nur gut werden, es wird super. Das wird super. Ich freue mich drauf. Season 3 fängt damit an. Also wir endeten ja nun die zweite Staffel damit, dass die Jem'Hadar auf dem Spielfeld erscheinen und damit auch das Dominion, das lange so im Hintergrund immer mal so rumgemunkelt wurde, dass es das gibt, jetzt ja quasi als Bedrohung da ist. Und damit beginnt es ja auch irgendwie. Es ist so ein bisschen so ein kleiner Zeitsprung erkennbar, der nicht so wirklich thematisiert wird, aber es wird klar, irgendwie Sisko kehrt von der Erde zurück, weil er da was Geheimes getan hat und alle sind so ein bisschen in Dominion-Alarm versetzt. Ja, die Stimmung hat sich verändert, alle sind halt total nervös und was ich halt auch sehr gerne mag, ist, dass dieses ganze Konzept mit dem Wurmloch sich verändert hat, ne? Während es vorher dieses Tor war, durch das man reist und die Propheten und genau, alles war so positiv. Und plötzlich ist es halt der Ursprung der Bedrohung, weil sie wissen halt nie, sie können ja auch nicht, an dieser Stelle können sie ja noch nicht irgendwie nach draußen funken, also durch das Wurmloch durchfunken. Das heißt, sie haben keine Ahnung, wenn das Wurmloch sich öffnet, was rauskommt. Und das, also ich finde das sehr schön, diese Tension, die sie dann aufgebaut haben, dass sie dann plötzlich haben sie halt direkt, anstatt direkt vor ihrer Haustür eben den Schnellbus in die Stadt zu haben, haben sie halt plötzlich die Klippe voller böser Wölfe oder so. Ich weiß nicht, diese Metapher ist mir entglitten, aber aber ja, es ist auf einmal so, dass es nicht, dass sie einfach irgendwie wissen, da draußen sind Monster und sie haben ihr Speerangel weit aufstehen. Und genau. Es ist so ein bisschen wie bei Minecraft, ja, wenn man vergisst, irgendwie ein Tor zu bauen und dann wird's Nacht. Und damit genug der Tormetaphern. sonst landen wir am Ende noch bei Game of Thrones Spoilern. Haha. Sehr gut. Und ich finde das auch super, wie dann sofort die Stimmung, man merkt, die Stimmung ist einfach anders. Dass man sozusagen nicht, was wir bei Voyager so oft kritisiert haben, nicht dieses, alles ist wie vorher. Sondern das ist so ein bisschen wie am Anfang von der fünften Staffel Voyager, wo auf einmal Janeway so depressed ist. Mhm. Also wo man das Gefühl hat, es ist eine neue Staffel und die Dinge sind nicht so wie vorher, sondern die zweite Staffel, was da passiert ist, hat eben Konsequenzen und es entwickelt sich alles sofort. Und auch ganz viele Stories, die wir in der dritten Staffel haben, beziehen sich auf Dinge, die durch diese Dominion-Bedrohung entstanden sind. Und ich finde es ganz gut, weil man sozusagen in der zweiten Staffel hatten wir und in der ersten hatten wir viel, was so die Geschichte von Bajor und Cardassia verarbeitet hat. Und jetzt kommt sozusagen ein neues Element hinzu. Und das heißt nicht, dass diese Vergangenheit so abgeschlossen ist und kein Thema mehr, aber das mischt sich dann da noch so rein. Und ich finde, das ist wirklich toll, wie man da so eine Storyline, die sich so durchzieht. Mm. Und dass man da auch schon merkt, also das ist irgendwie so mein Gefühl, dass es so immer und immer stärker wird. Also ich finde, in der dritten Staffel sind schon noch einige Folgen, die so ein bisschen egal sind. Anders als jetzt mit der ich jetzt schon angefangen habe, wo man irgendwie das Gefühl hat, wow, kommen auch mal schwache Folgen. Ja, also fand ich ganz, ganz toll, dass das gleich in der ersten Staffel so bemerkbar ist. Ja, und außerdem haben wir ein neues Element, das hinzukommt, einen neuen Player sozusagen, gleich in der ersten Staffel. Ich meine die Defiant. Ja. Das ist halt auch ganz lustig, weil die Defiant ist ja im Prinzip ja auch eine Reaktion. Also im Plot ist sie halt die Reaktion auf die Bedrohung. Es ist alles nicht mehr so witzig, spaßig, toll. Aber natürlich ist es halt auch Meta eine Reaktion darauf, dass sie ja doch mit der Space Station, die sie ja haben, und sie haben nur diese Shuttle-artigen Runabouts, dann kommen sie halt nicht weit. Und dann kannst du halt zwei Leute in so eine Away-Mission setzen und dann musst du halt immer für jedes Mal, dass irgendwas passiert, was nicht auf der Station passiert, brauchst du noch einen Sideplot auf der Station, damit sie sich irgendwie beschäftigen können, weil es passen halt nur zwei oder drei Leute ja, in diese Runabouts. Ja, genau. Und die haben ja vertraglich zugesichertes Screentime. Ja, genau. Und dann hast du halt jetzt immer dieses Phänomen, dass jedes Mal, wenn die Defiant irgendwo hin fliegt, alle in die genau, Defiant ab. Zufällig ist halt ausgerechnet der gesamte Hauptstaff da drin, alle Senior Officers. Die Station kann halt von diesem einen Sicherheitstypen da bemannt werden, genau. Und, ja, das finde ich auch faszinierend. Also ich finde das sehr witzig als Plot-Device, weil es halt wirklich, also sie bauen es halt gut ein, die Notwendigkeit für dieses Schiff ist halt ein super experimentelles Schiff mit einer Tarnvorrichtung, was die Föderation ja eigentlich nicht hat, in Zusammenarbeit mit den Romulanern. Sie haben dann halt in dieser Doppelfolge auch diese großartige Romulaner-Wissenschaft mit an Bord. Das ist total schade, weil sie hatten überlegt, die zu einem wiederkehrenden Charakter zu machen, aber haben sich dann irgendwie doch dagegen entschieden. Das finde ich sehr schade eigentlich. Weil sie großartig ist. Weil die ist so schön grumpy und unfreundlich und streng und dominant. Ja, und vor allen Dingen mag ich sie sehr gerne, weil im Laufe der Folge im der zweiten Folge dieser Doppelfolge wird sich, wie sich später herausstellt, fast der gesamte Cast gekidnappt von den Vorta, und die führen dann halt diese Gedankenexperimente mit denen durch. Die schließen die halt alle an so Apparate an und gucken, was passieren würde, wenn sie die Föderation unter Druck setzen mit aggressiven Übernahme Motions und so. Yeah. Und dann gucken sie halt, wie die reagieren. Und was ich halt auch sehr gut fand, war, dass eben oft hast du, wenn du solche Outside-Charaktere hast, dann steht sie halt nur für die Romulaner. Und was ich auch sehr mochte, war, dass sie sehr eigenständig gedacht hat in diesen Simulationen und sich teilweise auch gegen ihre Regierung dann gestellt hat und versucht hat, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die sie da halt vor sich hatte. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr nett, wenn Charaktere, die man so reinbringt, die sind ja oft dann halt einfach nur Repräsentanten für die für das jeweilige Weltraumvolk. So. Ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, da werden auch schon Sachen angelegt, die wir auch schon in den vergangenen Staffeln bemerkt haben, aber die sich irgendwie sehr schön fortsetzen in der dritten Staffel. Und zwar, dass rund um DS9 oder die Sachen, in die DS9 die Crew halt und auch die Entscheidungen, die sie treffen, dass die oft nicht so Starfleet perfekt sind und dass sie einfach nicht permanent in dieses Bild passen können, weil die Situation nicht danach ist, weil einfach die Umstände anders sind. Und das ist das setzt sich einmal mit der Defiant fort, die eben ein Cloaking-Device hat, und das ist eigentlich nicht Starfleet, weil die Starfleet ist nicht sneaky, und also das war wohl auch, dass Roddenberry das nie wollte und sie es dann dafür eben umsetzen konnten, weil die Starfleet-Prinzipien sind, dass man sich nicht versteckt und irgendwie da so rumsneakt, sondern dass man irgendwie Explorer ist und offen und nicht eben so hinterrücks sozusagen. Ja. Und das ist aber da jetzt hier diese Ausnahmesituation, genau, wo halt klar ist, Ja, und mit den Romulanern ist das auch schön erklärt, finde ich, dass sie das jetzt haben. Also, dass sie da so eine Kooperation machen. Und übrigens fand ich ganz interessant, die Defiant wurde benannt nach einem Schiff, was irgendwie in der Original Series mal auftaucht. Was ich aber auch, also zum Thema Cloak, Tarnvorrichtung ganz gut finde, ist, dass sie das ja auch direkt deckeln, weil das ist ja das Problem, wenn du dann irgend so eine sehr mächtige Technologie einbaust in deine Schiffe, dann hast du halt das Problem, dass die irgendwann so ein bisschen übermächtig werden und dann andauernd eingesetzt werden. Und ich finde es halt ganz nett, dass sie es sofort deckeln, indem sie sagen, ja, wir dürfen die im Alpha-Quadrant eigentlich nicht benutzen, weil wir Verträge unterschrieben haben mit den Romulanern und so weiter und so fort. Ja. Und dass dadurch eben solche Sachen vermieden werden, dass man sich sofort in eine Ecke schreibt, weil die Charaktere immer sagen, ja, ach, dann schalten wir. Machen wir doch die Tarnkappe an. Genau, machen wir die Tarnkappe an und auch, dass sie halt direkt zeigen, dass das Ding Limits hat, dass halt trotzdem noch das Schiff eine relativ starke Energiesignatur hat, die sie dann halt je nachdem, wie gut die Technologie der Gegnerschiffe ist, maskieren müssen und dass es halt experimentell ist und ab und zu vielleicht nicht so funktioniert. Aber ich mag es trotzdem, also ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass sie halt sagen, wir dürfen die im Alpha-Quadranten nicht einsetzen, weil sonst hast du halt diese Story, dass halt immer dann zufällig dann, wenn sie es brauchen, der Cloak failt, weil sie... Ja, das ist... Na, und das finde ich halt auch sehr clever, dass sie es halt dann nochmal vernünftig in die Lore reinschreiben und das dann deswegen natürlich auch bedeutender machen, wenn das dann mal ignoriert wird und man einfach mit dem Cloak durch den Alpha-Quadranten fliegt. Ja, ich mag auch, ich finde, das ist alles ziemlich gut erklärt und hergeleitet. Also ich finde, die ersten zwei Folgen sind gut geschrieben. Also, dass ich einfach finde, das ist irgendwie in sich schlüssig und man hat nicht das so ein krasses Deus Ex Machina-Gefühl oder wir biegen das jetzt alles irgendwie so hin. Und es war wohl auch so, dass sie eigentlich vorgehabt hatten, dass das Cloaking-Device ihnen sozusagen nach den ersten zwei Folgen wieder weggenommen wird. Also dass einfach nur beiläufig erwähnt wird, ja, das mussten wir jetzt den Romulanern wieder zurückgeben. Mhm. Wo sich dann aber doch dagegen entschieden hat, was ja eigentlich auch ganz cool ist, dass man sich das noch so offen gehalten hat. Das finde ich irgendwie ziemlich gut in den Folgen. Was dann natürlich noch die andere große Enthüllung ist, ist eben, dass man die Changelings kennenlernt und jetzt erfährt, wo Odo herkommt. Und das fand ich auch gut, dass sie diese Frage nicht noch länger hinausgezögert haben. Ja. Also weil man will von Anfang an wissen, wo Odo herkommt und ob es andere gibt wie ihn. Und das hätten sie ja noch total ausreizen können. Und ich finde, es war an dem Zeitpunkt auch, es war so Zeit. Ja. Und es ging dann auch so ganz plötzlich so, zack, da sind sie, fertig. Und dann natürlich noch die sozusagen die Enthüllung obendrauf, dass sie eben auch diese ominösen Founder sind, von denen man schon gedacht hat, es gibt sie vielleicht gar nicht, sie sind nur so ein Schreckgespenst, das erfunden wurde. Und dass das dann auch gleich noch aufgelöst wurde. Und ich finde auch, man nimmt ihnen diese Mächtigkeit oder diese, ja, also diese Macht und die nimmt man ihnen sehr ab. Mhm. Und auch so ein bisschen diese, ja, sie wirken ja so gefühlskalt. Und ich finde, das passt aber auch so ein bisschen. Also ich finde das, ich fand es sehr überzeugend, auch wenn ich finde, dass es sehr irritierend ist, dass dieser offensichtliche Female, also weibliche Changeling, den er dann trifft oder der sich dann aus dem großen Link löst, um ihn zu begrüßen und mit ihm, also ihn da vertraut zu machen mit dem Heimatplaneten, dass sie dann so aussieht wie Odo, klar, man kann sagen, okay, die will halt, dass er sozusagen sich wiedererkennt und deswegen formt sie sich so wie er, aber dass sie dann sozusagen, it's like Odo with boobs. Also ich meine, das ist dann wieder dieses, oh, sie soll eine Frau sein, weil warum müssen die eigentlich ein Geschlecht haben? Ich meine, gut, wir wollen aus verschiedenen Gründen, ist Odo schon als heterosexueller männlicher Changeling gesetzt. Das wird irgendwie ja auch schon relativ schnell klar. Aber warum sie grundsätzlich auch wiederum binär sein müssen, gut, müssen wir nicht so ganz drüber diskutieren, weil das ist halt Star Trek. Aber dass sie dann halt quasi wirklich, okay, wir machen sie jetzt als Frau und deswegen ist sie Odo mit Brüsten. Und das ist halt so, naja, da hätte man sich schon auch, ich weiß es nicht. Das ist so, das ist wie bei Videospielcharakteren, wenn so wie Miss Pac-Man. Ja, es sind doch so ein bisschen einfach, also die Gründer werden ja dann auch teilweise einfach so ein bisschen als die Odos dargestellt. Ne? Jedes Mal, wenn sie, also beziehungsweise man hat ja eigentlich nur Kontakt mit ihr und sie ist dann halt aber auch nicht nur, wenn sie mit Odo kommuniziert, sondern auch sonst, wenn sie sich zu erkennen gibt, dann ist sie halt, Dann ist sie Odo mit Brüsten. ja, dann ist sie halt Frau Odo. Ja. Und naja, also andererseits, also finde ich das auch ganz okay, weil du hast halt oft dieses Problem, wenn es irgendwie Agender ist, dann hast du halt immer eine männliche Das Darstellung, stimmt. ne? Halt so. Oder Ja, du hast recht, insofern. dann wird es halt immer schnell männlich gedeutet, so wie BB-8 bei Star Trek. Dann wird halt auch gesagt, ja, er wird halt als er bezeichnet. Und so, warum? Es ist Ja. eine Kugel. Ja. Ja, da hast du völlig recht. Und insofern ist es wiederum ganz cool, dass sie so rüberkommt, wie sie ist, ja quasi die Chefin oder das Sprachrohr, und damit ja eine unheimliche Machtfigur. Und dass die dann sozusagen weiblich ist, hat auch gute, interessante Seiten auf jeden Fall. Es ging mir auch mehr darum, wie sie dann Ja, die dargestellt ist, so ein Gestaltung. bisschen, ja. Und was ich auch interessant fand, und was halt auch in dieses ganze DS9 versus Starfleet reinpasst, was irgendwie immer wieder aufgerufen wird, ist, dass man ja zuerst nicht weiß, dass das, was wir sehen, eigentlich nur eine Simulation in den Köpfen der Crewmitglieder, die gefangen sind von den Worter, ist, sondern dass man denkt, okay, sie kehren zurück in den Alpha-Quadranten und die Sternflotte hat einen Deal ausgehandelt mit dem Dominion, dass sie ihnen DS9 und das Wurmloch überlassen. Und da ist wieder Admiral Alina Nechayev irgendwie ganz vorne mit dabei, die ja schon in vergangenen Folgen auch sozusagen als, ja, bei dem Marquis, genau, so als, ja, wir müssen das für das The Greater Good so ein bisschen, irgendwie müssen wir uns so und so verhalten und dass das halt überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, wie die Leute auf DS9 empfinden und wo sie ihre Loyalitäten sehen oder. Ja, sie wirkt halt, also sie wurde halt schon established als eine Person, die weltfremd wirkt, weil sie halt von dem Headquarters kommt, und versucht, Dinge durchzudrücken, die nicht wirklich umsetzbar sind. Und insofern kauft man ja das auch relativ lange ab, bis man denkt, Ja, dass da das finde irgendwas. ich nämlich so gut an diesem Gedankenexperiment, dass man es zuerst komplett glaubt, ja, weil man schon in der Vergangenheit irgendwie diese Admiral kennengelernt hat und sie hat sich auf eine Weise verhalten, dass man denkt so, oh, okay, du bist eher so ein bisschen die Böse hier. Ja, und das fand ich sehr cool, dass man die ganze Zeit noch denkt, okay, das wirkt irgendwie so, als würde was nicht stimmen, aber ich kann nicht genau sagen, was. Und dann eskaliert es halt immer mehr und dann zerstören sie das Wurmloch und man denkt so, was? Das kann jetzt nicht passieren. Hä? Wie wird das denn jetzt aufgelöst? Und dann ist es natürlich so ein bisschen so ein Dadam, es ist alles nicht echt und es ist alles gar nicht passiert. Und ich fand es aber in dem Kontext nicht frustrierend. Also, weil sowohl, dass die Worta und die Founder sowas machen, machte Sinn, als auch, was darin passiert. Und also ihre Beweggründe sind halt, dass sie eben einfach schauen wollen, wie stark die Chance wäre, also auf Widerstand zu stoßen. Und dann merken sie halt schon, mit der kleinen Crew von Cisco stoßen sie auf eine Menge Widerstand und die hören nicht mal auf ihre eigene Sternenflotte, wenn es ums Dominion geht. Und dann bricht halt jetzt so eine Art kalter Krieg aus. Und was ich auch mochte, ist, dass die Changelings und damit die Founder so ein bisschen, deren Motivation so ein bisschen dadurch hergeleitet wurde, dass sie eben so immer verfolgt wurden und so eine bedrohte Rasse waren quasi. Und ich meine, das ist jetzt nicht super komplex, aber es ist zumindest sind sie nicht einfach nur böse und sie sind nicht einfach nur machthungrig oder so. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, dem wurde ja auch so ein bisschen Vorlauf gegeben, eben dadurch, dass wir halt 2 Staffeln lang Odo gesehen haben und dabei zugesehen haben, wie er sich ausgegrenzt fühlt, dass er halt Probleme hat, Anschluss zu finden, und er ist ja in einem sehr freundlichen Umfeld, sagen wir mal so, ne? Und trotzdem, er hat halt super viele Probleme und du hast halt auch, er hat sich halt auch nie so wirklich zu Hause gefühlt und wird halt nicht wirklich als Person, also er musste sich ja erstreiten, dass er überhaupt als Person gesehen wurde. Und das haben wir auch schon thematisiert, ne? Das ist halt, er war halt ein Research Subject. Er war Ja, halt einfach ein Ding. absolut. Er war ein Und Ding, ja. das ist was, das wir schon wissen. Und Ja. dann, finde ich, ergibt das als Hintergrund natürlich viel, viel mehr Sinn. Wir können halt viel, viel besser nachvollziehen, warum die das machen. Und also man kommt halt vor allen Dingen in ein Universum, wo man versteht, dass es plausibel ist, dass sie so lange ausgegrenzt, verfolgt und getötet wurden, dass sie eben das gemacht haben, was sie machen. Ja, absolut. Ja, und auch gut an dieser Doppelfolge, was ich halt noch herausstreichen möchte, ist halt wie die Beziehung zwischen Kira und Odo weiter aufgebaut Das wird, stimmt. weil es werden fast alle Cast-Mitglieder werden halt in dieser Simulation gefangen und die einzigen, weil die Defiant wird schließlich dann doch entdeckt Und von den geentert, ja. Jem'Hadar, geentert ist, wird ein Gefecht ausgetragen und Odo hat halt diese gesamte Doppelfolge, dieses merkwürdige Drängen an einen Ort im Quadranten zu kehren, weil er halt gerufen wird, Ja, praktisch von diesen der Omarion-Nebel. Changelings. Genau. Und dann wird das Schiff geentert, er befindet sich mit Kira irgendwo weiter unten, halt nicht auf der Brücke, und dann verteidigt er sie und sie wird ohnmächtig und er nimmt sie halt einfach mit. Na, also er hat halt dieses unglaubliche Drängen, dahin zu gehen, kann halt nicht bleiben und seine Crewmitglieder beschützen, geht in ein Shuttle und er nimmt sie aber trotzdem mit, was ich halt Was schon total, sehr bezeichnend ja, ist. genau. Und dann finde ich es halt unglaublich gut, weil sie wacht halt auf. Und sie weiß halt nicht, was passiert ist. Und sie versteht, ne, wenn er anfängt, ihr das zu erzählen, sie versteht, dass er die anderen zurückgelassen hat. Ne, und sie wird halt nicht wütend, sie ist halt nur unglaublich schockiert und sie ist halt überfordert mit der Situation. Und sie versteht auch, also sie hat ihn ja gesehen, wie er vorher war. Und sie weiß halt, dass er das also dass er so drauf ist. Sie weiß nicht warum, aber sie weiß, dass er so drauf ist und sie muss das halt einfach akzeptieren, weil sie kann halt nichts machen in der Situation. Das finde ich halt unglaublich gut, weil sie ihm ausgeliefert ist und gleichzeitig halt auch sehr, sehr große Sympathien für ihn hat und voll auf seiner Seite ist, aber gleichzeitig auch total überfordert damit ist, wie er sich verhält, nämlich halt total untypisch, wie er sich sonst verhält. Und dann muss sie das so navigieren, die ganze Folge lang. Das wird ja dann nur noch, eskaliert ja weiter. Dann trifft er diese Founders. Und versucht halt einer von ihnen zu werden ein bisschen, also versucht halt seine eigene Identität zu verstehen und zu sich selbst zu finden. Und sie ist davon komplett ausgeschlossen und versucht halt trotzdem supportive zu sein, was ich halt unglaublich gut finde, weil er Ja. versucht, seine eigene Identität zu finden. Er ist auf einer Reise, die sie nicht verstehen kann. Egal wie sehr sie ihn mag, sie kann es nicht verstehen, aber sie muss ihn trotzdem unterstützen. Und das finde ich, ist unglaublich gut gemacht. Also. Ja, das ist sehr, sehr glaubwürdig. Also auch, dass sie einfach nur versucht, eine gute Freundin zu sein. Also wie man vielleicht Genau. auch wirklich sich verhalten würde, wenn man jemanden unterstützen will, der was durchmacht, was einen überhaupt nicht betrifft und was man nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber sie ist dann halt einfach so, es ist so dieses, ich bin da. Genau, und trotzdem Und muss sie ihr eigenes Ding machen, was dem zuwiderläuft teilweise. Na, ja, sie klar. versucht halt ihre Crew zu kontaktieren und so, und es ist unglaublich gut, weil sie versucht halt, ihm nicht in die Quere zu kommen und sie versucht, für ihn da zu sein und sie versucht, ihn zu enablen, das zu machen, was er da machen muss. Aber sie muss halt trotzdem ihr Ding machen. Sie weiß halt auch, dass es im Konflikt steht. Und es ist so schön gemacht und sie wirken so zerbrechlich, die beiden dabei, ne? Das finde ich unglaublich gut. Also, dass sie das halt so unglaublich behäbig navigieren und versuchen, sich nicht davon kaputt machen zu lassen. Das ist einfach schön. Ja. Ja, auf Kira und das Verhältnis werden wir sicher später auch nochmal zu sprechen kommen, beziehungsweise generell finde ich es interessant, dass Kira oft so eine Figur ist, die sich gegen die anderen zur Wehr setzen muss, ohne dass sie sozusagen feindselig ist, sondern einfach, weil sie bestimmte Dinge tun muss, aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen, aus persönlichen Gründen und so weiter. Das finde ich, also sie gerät ja auch öfter mal mit Sisko Er hat aneinander. halt einfach komplett andere Loyalitäten. Ja, Das ist halt auch gut genau. gemacht. Das ist sehr gut gemacht. Sie ist eigentlich wirklich, also sie ist so eine glaubwürdige Figur. Und das ist halt genau das, was sie dann zum Beispiel bei Voyager mit den Maquis nicht machen durften und konnten, Ja. halt viel öfter herauszustreichen, dass die irgendwie andere Loyalitäten haben Ja. und andere Dinge verfolgen müssen. Und du hast sie und sie wird halt sie wird halt nicht einfach in den Cast mit einbezogen, was du halt oft hast, zum Beispiel auch selbst bei so Nicht-Sternflotten, komplett Nicht-Sternflotten-Charakteren wie Neelix. Er ist dann halt einfach einer der Crew und gut und aus. Mhm. Und irgendwann am Ende der Serie bleibt er halt zurück. Das ist halt das eine Mal, wo irgendwie gezeigt wird, dass er halt nicht einfach nur ein Teil der Crew ist. Das stimmt. Und ich mag es, dass sie das komplett verhindern, immer wieder bei Kira, indem sie immer wieder Dinge vor die Füße werfen, die ihr zeigen, dass sie halt nicht Sternflotte ist, dass sie anders handeln muss, dass sie andere Loyalitäten, andere Bindungen hat, an denen sie arbeiten muss. Und das ist einfach sehr gut gemacht. Okay, wollen wir vielleicht gleich mit der dritten Folge weitermachen, weil wir die, glaube ich, beide auch sehr gerne mochten. Das ist so schön. Und die auch lustigerweise, das machen sie aber ja häufig so und das finde ich auch gut, so direkt was ganz anderes ist und erstmal nichts mehr mit dem Dominion zu tun hat und so. Und zwar ist das die Folge House of Quark, wo Quark aus Versehen einen betrunkenen Klingonen in seiner Bar tötet. Ja, im Prinzip fällt der Klingone in sein eigenes Messer. Quark tötet ihn nicht wirklich. Und daraufhin dessen Bruder und dessen Witwe auftauchen und es stellt sich raus, es gibt hier einen Konflikt über wer das Haus führen darf und es droht, dass dieser Bruder, der offensichtlich nicht sehr nett ist, dieses Haus an sich reißt und deswegen kidnappt die Witwe Quark, Grilka ist ihr Name, und sie kidnappt ihn und zwingt ihn, sie zu heiraten. Und daraufhin ist er der Vorsteher eines Klingonenhauses. Und ich weiß nicht, ich fand die ganze Folge eine sehr schöne Charakterstudie von Quark, der sich eigentlich immer jeder Verantwortung entziehen will. Und auf einmal ist da diese Klingonen und dieses ganze Haus, die halt einfach sagen, hier, du bist hier jetzt verantwortlich. Und wir sind sonst alle gearscht. Entschuldigung, mir fällt kein anderes Wort ein. Ich finde es aber auch sehr schön, also nicht nur von Quark, sondern auch von den Klingonen wieder. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass es so ein bisschen über dieses, also es bedient natürlich alle Klingonen-Klischees, wie immer. Ja, aber es erzählt auch mehr über sie. Ich finde, es wird differenzierter. Auf einmal es geht um so wirtschaftliche Dinge, weil er findet ja dann raus, dass dieser Bruder irgendwelche Sachen unterschlagen hat und irgendwie die Bücher stimmen nicht. Und also das ist halt so richtig, und da hilft dann auch so ein Ferengi, der irgendwie sich mit Büchern gut auskennt. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, was ich sehr, sehr mag, ist, dass es eben zeigt, wie die Klingonen selber ihre ganzen wichtigen Vorsätze, ihr Ehreprinzip und so weiter auch benutzen, um zu manipulieren. Weil absolut. Der Bruder will Quark dafür die Schuld in die Schuhe schieben, weil dadurch, dass er ihn verantwortlich macht, geht es nicht automatisch an Grilka. Und deswegen versucht der Quark zu manipulieren, zuzugeben, dass er den tatsächlich ehrenhaft umgebracht hat. Und er manipuliert ihn, indem er zu mir hingeht und sagt, es ist total unehrenhaft, wenn mein Bruder einfach so ins Messer gefallen ist, du willst mir das doch nicht wirklich erzählen, das kann doch nicht wahr sein und so weiter und so fort. Mhm. Und du halt denkst, ne, also und du halt zuerst denkst, ihm sei das tatsächlich wichtig und du dann merkst, dass er halt einfach versucht, das Quark Haus, dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu sagen. Ne, also sie haben ja wirklich diese kleine Negotiation. Er bedroht ihn die ganze Zeit, aber eigentlich ist es eine Verhandlung von wegen, bitte sag jetzt, dass du das gemacht hast, damit das ehrenhaft war und so weiter und so fort. Und natürlich hat er dann noch mehr Ziele dahinter, aber es ist einfach sehr schön, diese Szene, wo er ihn die ganze Zeit bedroht und er drückt ihn an die Wand und versucht ihm halt so subtil irgendwie Hinweise zu geben, was er denn zu machen hat, damit er von ihm alleine gelassen wird. Und das ist so unglaublich schön, weil es zeigt halt von wegen, ja, du hast halt diese ganzen Vorsätze, an die du dich halten musst, nach außen hin. Mhm. Aber wie du das erreichst, das ist halt deine Sache so ein bisschen, ne? Und es ist, man merkt da halt auch, dass die Klingonen haben irgendwie ihr ganzes Regelwerk und ihre Traditionen und ihre Gesellschaft hat so sehr feste Konventionen, aber gleichzeitig versuchen natürlich alle irgendwie, sind sie, naja, man muss es leider ganz blöd sagen, weil so ist das nur mit Science Fiction, sind sie sehr menschlich in dem Sinne, dass sie halt, also ich meine, sie sind ja alle nur Repräsentationen, also auf einer Metaebene Repräsentationen von menschlichen Eigenschaften oder so, dass sie auch auf ihren Vorteil bedacht sind, dass sie versuchen, die Regeln zu ihren Gunsten auszulegen, dass sie manipulieren, weil wie du schon gesagt hast, oder halt sich Machtspiele und so weiter, die nicht alle nur ehrenhaft sind. Und das dann aber sozusagen, das wiederum Quark durchschaut und für seinen Vorteil nutzt, indem er, nachdem er sozusagen auch ein Stück weit, glaube ich, beeinflusst durch Rom, eben sich doch entscheidet, Grilka nicht im Stich zu lassen, sondern zu dem irgendwie Duell, da, von dem er dann von dem blöden Bruder rausgefordert wird, aufzutauchen und zu sagen, okay, ich lege jetzt mein Butler hier hin, weil das hier ist lächerlich. Ich habe keine Chance. Das hier ist irgendwie, ich würde jetzt hier nur irgendwie abgeschlachtet. Also deswegen ergebe ich mich gleich und sage hier, wenn du mich töten willst, dann ist das wohl das, was passieren wird. Aber das ist hier kein fairer Kampf und wir können nicht so tun, als wäre das irgendwie ehrenhaft, ja? Ja. Und das finde ich total super, weil dadurch ja sozusagen der Bruder total bloßgestellt ist und dann ja Gauron also eingreift und Grilka aufgrund der besonderen Umstände, die irgendwie im Klingonengesetz vorgesehen sind, wenn besondere Umstände herrschen, dann kann die Frau das Haus führen, wo man auch schon wieder sagen muss, naja, warum müssen sie so brauchen sie so 100 Rassen, die irgendwie dazu dienen, das Patriarchat darzustellen? Ja, aber das gut. Erinnert mich daran, dass sie in der, ich glaube, das war sogar noch die allererste Staffel oder die zweite, wo sie diese eine Spezies hatten, die aus dem Wurmloch kam und dann auf Bajor siedeln wollten und dann halt auch ganz oft betont wurde, sie sind ein Matriarchat und halt alle anderen Rassen zufällig halt alle patriarchalisch sind und bist so, okay, I guess. Wenn ihr das machen möchtet. Ja, aber ja. Was ich auch sehr großartig finde, ist halt diese ganze Beziehung zwischen den Klingonen und den Finanzen, weil irgendjemand muss die machen. Und das finde ich so großartig. Aber es ist halt nicht ehrenhaft, weil sie das irgendwann entschieden haben, dass es nicht ehrenhaft ist, Finanzen zu machen. Dann haben sie halt alle das ist so großartig, dann sind sie halt alle diese mächtigen Krieger, die keine Ahnung haben von Wirtschaft. Und dann wurde dieses ganze Haus ja von dem klugen, bösen Bruder ausgehebelt, indem er einfach Steuerbetrug exakt. Das ist begangen hat. Einfach nur Steuer. Und niemand hat das nachgeguckt, weil es halt nicht ehrenhaft ist, das zu überprüfen. Und Quark macht das halt dann. Und dann geht er zum Klingonischen Council und versucht, denen zu erklären, was der Bruder gemacht hat und drückt den allen ihre Pads in die Hand. Und das ist so eine gute Szene, wenn Quark den Klingonen Wirtschaft erklärt. So. Genau, und sie sind wo man halt sich auch so denkt, das ist doch so ein Riesenreich, die können doch nicht alle, die werden ja schon ein bisschen dumm dargestellt, oder? Ja, ich glaube, du kommst an einem bestimmten Punkt und das ist nicht deine Aufgabe. Und dann machen das irgendwie diese unehrenhaften Niederlinge unter dir. Ja. Und, aber die können dich halt bescheißen. Es muss halt klingonische Buchhalter geben. Ja, natürlich. Aber halt die Klingonen, die Buchhalter sind. Ja, die gibt es und die aber mag keiner. Sehen wir nie. Ja, die gibt es und die mag keiner. Wann sehen wir mal endlich den klingonischen Mittelbau? Immer nur diese Kriegerkaste, das kann es doch nicht sein. Es muss auch klingonische Bäcker geben. Ja. Ich meine, das finde ich so schön, weil es diesen einen klingonischen Restaurantbesitzer gibt. Ja, genau. Das ist großartig. Mal so, ja, ihr könnt nicht alle Krieger sein, das würdet ihr verhungern. Und ich frage mich halt, wie das funktioniert. Das ist wieder so eine Folge, die mir ganz, ganz viel Worldbuilding-Gedanken macht. Ne, wegen, wie ist diese Welt aufgebaut? Und dann stelle ich mir vor, wie diese ganzen klingonischen Buchhalter da sitzen und halt fies gemobbt werden von der Kriegerkaste, weil sie sind ja nicht ehrenhaft aber und sie dafür arg bescheißen. Ja, vielleicht, ja. Das muss doch so funktionieren. Na gut, die tun vielleicht einfach nach der Arbeit dann immer noch 2 Stunden mit dem Butler irgendwie trainieren, damit sie irgendwie cool bleiben oder so. Ich weiß nicht. Spin-off bitte. Also es kommt ja bald eine neue Star Trek-Serie und ich möchte gerne klingonische Buchhalter. Die wird spielen zwischen The Original Series und Next Generation, oder? Ja, also ich habe mich damit extra noch nicht so viel auseinandergesetzt, weil weil mich dieses Anteasen immer so ein bisschen nervös macht und dann ist es am Ende nicht toll und deswegen will ich gar nicht so sehr in den Plot rein. Ich habe mich jetzt nicht total als Fakey Girl. Das ist okay. Aber ich brauche bitte in dieser Serie klingonische Buchhalter. Das wäre schön, ja. Ja. Ich mochte diese Folge auch genau deswegen, weil man mal so Einblicke erhält und so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es eben nicht nur irgendwie Butlet schwingende, Blutwein trinkende, also dass da halt eine ganze Welt dahinter ist. Was ich übrigens auch noch interessant fand, dass das auch gedacht war dafür, Gauron einzuführen in DS9, weil klar war, der sollte jetzt, der sollte halt einfach auch da präsent sein als, ich glaube, es gibt da auch verschiedene Aussagen von den Schreibern, dass sie eben wirklich so verstehen, dass bei in DS9 ist alles so ein bisschen Fair Game. Also sie sind halt die Serie, die auf alles zugreifen kann und das auch machen und halt auch wollen, dass es dieses Universums übergreifende Ding gibt in DS9. Also dass es halt einfach klar ist, das spielt in dieser Welt und diese Leute können da auch drin auftauchen, obwohl sie irgendwie aus Next Generation, also in Next Generation waren und dass das alles eine Welt ist. Und das finde ich, das gefällt mir einfach so wahnsinnig gut bei DS9. Übrigens noch ein kleiner Trivia zu der Folge. Während dieser Episode, als sie die aufgezeichnet haben, hat Stephen Hawking das Set besucht. Und Armin Scheimermann sagt, das war einer der besten Momente seines Lebens. Sorry, ich musste das eigentlich nicht ganz so schön. Jetzt habe ich Gefühle. Ja. Ja, es gibt da auch ein Foto von Quark mit Stephen Hawking. Oh nein. Ja, finde ich so toll. Oh Gott. Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass The Search, der zweite Teil von The Search, wurde von Jonathan Frakes, seines Zeichens der Darsteller von Riker, falls ihr es nicht wusstet, was ihr wahrscheinlich wusstet, wurde die Regie geführt und er war so begeistert davon, dass René Auberjonois so ein krass guter Schauspieler ist und es hat ihm so viel Spaß gemacht. Außerdem hat er gesagt, dass es so viel mehr Spaß gemacht hat, DS9 zu drehen, weil die Sets viel größer sind und man viel mehr Möglichkeiten hat, weil also allein die Station, die Sets waren einfach viel größer, als man es jetzt aus Next Generation gewöhnt war. Und was ich noch zu Gauron sagen wollte, war, ich liebe es, in was für einem trivialen Kontext er das erste Mal auftritt. Das stimmt. Ist so schön. Er ist wirklich wie so ein, er ist so der oberste Verwalter von Klingonenreich und muss da so irgendwelche petty Fights irgendwie. Ja, und er hat auch einfach keine Lust darauf und man merkt, dass er keine Lust darauf und dann kommen die dem auch noch mit Business und Wirtschaft. Genau, und es ist halt so, jeden Tag muss ich mich mit dieser Verwaltungsscheiße rumschlagen. So. Und er versucht das dann halt noch irgendwie ehrenhaft aussehen zu lassen, scheitert dann aber auch so ein bisschen daran und irgendwann gibt er halt auf und übergibt es halt frustriert eigentlich der Grillka. So, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen Blödsinn. Genau, hier hast du dein Haus. Schluss jetzt. Und die Folge ist halt einfach, sie hat nichts, also sie hat sehr wenig mit dem Gesamtplot zu tun, aber es ist halt einfach großartig. Es ist großartig geschrieben, es ist sehr, sehr schön. Man kauft es ihnen vollkommen ab und es sind sehr viele Witze, die, wenn man sie nacherzählt, nicht wirklich witzig sind, aber in dem Moment einfach großartig funktionieren. Halt alle Arten und Weisen, wie Grillka natürlich zuerst versucht, Quark zu bedrohen und ihn zu zwingen, sich auf bestimmte Arten und Weisen zu verhalten und erst nach und nach realisiert, dass er nützlich ist. Und es ist halt einfach eine sehr, sehr schöne Dynamik, die aufgebaut wird und und vor allen Dingen darf Quark auch mal wieder nett sein, letztendlich... Aber es gibt so viele Folgen, wo Quark letzten Endes doch irgendwie nett ist. Ja, aber es ist immer schön. Es ist immer schön, aber ich finde es auch schön, dass es trotz allem bleibt es so ein bisschen für ihn ein immer so ein bisschen innerer Kampf. Und es war ja auch irgendwie zum Beispiel die eine Folge, wo er dann in diese Ferengi-Frau verliebt war, wo er halt nicht über seinen Schatten springen konnte. Also ich finde es gut, dass es dann... er sich halt auch schon ein Stück weit selber treu bleibt. Also dafür ist ja auch eine Folge, die nicht sehr viel mit anderen Sachen zu tun hat. Family Business relativ spät. Ja, das ist die drittletzte Folge. Genau. Aber es macht Sinn, da jetzt mal kurz hinzukommen. Genau, das ist halt auch so eine Ferengi-Folge und genau da hast du nämlich auch wieder so einen Moment, wo er nicht wirklich über seinen Schatten springt. Ja, absolut. Weil er wird von so einem Ferengi, Verwalter-Menschen aufgesucht. Ja, so eine Art. Und seine Bar wird ihr sogar irgendwie zwangsgeschlossen. Und nämlich, weil seine Mutter ein Verbrechen begangen hat oder haben soll. Sie hat Geschäfte gemacht. Genau, sie hat Geschäfte gemacht. Ich finde seine Mutter großartig. Ja, seine Mutter ist toll. Also sie gehen ja immer noch total darauf ab, bei dem Ferengi halt alles ganz, ganz, ich weiß nicht, absurd rückständig zu machen und alles, was ihnen einfällt, was auch nur rückständig sein kann, wird natürlich das Superpatriarchat. Genau, wird natürlich aufgespielt und deswegen dürfen Frauen natürlich keine Geschäfte machen, sie dürfen keine Kleidung tragen, sie müssen ihren männlichen Familienmitgliedern das Essen vorkauen und halt alles, was es halt möglichst einfach macht, zu sagen, Iba, das ist ja voll doof. Ja, so, ja. Ne, damit man sich nicht wirklich damit auseinandersetzen muss, dass es sowas wie Geschlechterungleichheit gibt, macht man es halt so lächerlich wie möglich. Und du hast recht. Jedenfalls wird er dann einberufen, weil seine Mutter unerlaubterweise Geschäfte gemacht hat und er soll das Problem beheben und sie wieder zur Ordnung rufen. Ja, und dann sehen wir sie halt und sie trägt Kleidung, was ja auch irgendwie sehr verboten ist. Und das ist schon echt so merkwürdig, wenn dann irgendwie sie mit Rom alleine ist und er liebt sie sehr und er findet sie eigentlich auch ganz toll und er will auch nicht, dass sie bestraft wird. Und ich glaube, er findet es auch cool, dass sie Geschäfte macht. Aber es ist ihm unangenehm, dass sie Kleidung trägt. Also das ist halt so. Ja, er ist ein Ferengi und das soll damit dargestellt werden und dann zieht sie sich seinetwegen eben aus. Man sieht dann aber nur immer ihre Schulter natürlich, ja. Ja. Aber es ist halt so merkwürdig, ja. Dass man dann halt so, damit soll dann nochmal klar gemacht werden, ja, Grom ist ja anders und er ist ja eigentlich nett, aber so, er ist ja trotzdem immer noch ein Ferengi. Okay, gut, we got it. Aber was ich halt toll finde, ist, dass sich dann eben rausstellt, dass sie nicht dieses kleine Geschäft gemacht hat, wo sie irgendwie so drei Latino-Streifen irgendwie rausbekommen hat. Nein, sie hat irgendwie ein riesiges Business am Laufen, was sie irgendwie total gut versteckt hat. Und es ist alles viel, viel krasser, als auch dieser komische Verwaltertyp denkt. Und ja, dass sie halt eigentlich, sie ist diejenige in der Familie, die am meisten Erfolg im Business hat. Und es ist halt, das ist irgendwie schön, das macht Spaß. Sie hat die Ohrläppchen. Sie hat die Ohrläppchen dafür, absolut. Genau. Fürs Geschäft. Genau, und ich finde die Folge aus vielen Gründen unangenehm. Also halt, wie gesagt, einfach weil es wieder dieses, das ist aber auch wieder aus Worldbuilding-Gründen, das ist halt immer dieses absolute ins Lächerlich ziehen der Ferengi, das macht mir nicht so Spaß und dass sie das so unglaublich witzig finden, dann zu sagen, guck mal, wie unterdrückt die Frauen da sind. Und es ist weird. Ich finde die Folge auch, genau. Die war ganz lustig, aber sie ist so sehr nur ein Gag. Genau, aber was ich halt sehr nett finde, dann trotzdem ist halt, dass es halt nochmal zeigt, du hast immer wieder Quark, der dann mit sich hadert und am Ende doch irgendwas Nettes tut. Und hier ist du ein Quark, der halt absolut nicht versteht, warum seine Mutter das machen muss und das auch nicht richtig findet und halt unglaublich bigott ist die ganze Zeit über. Und es ist sein Bruder Rom, man regt mich auch richtig auf. Also ich bin ja sonst eigentlich irgendwie Quark-Fan, aber da ist es halt einfach, dass man merkt, okay, du bist schon auch irgendwie ein Depp. Ja, genau, vor allem, weil Quark halt auch, ich meine, Quark kann Frauen respektieren, aber halt keine Ferengi-Frauen. Und das ist auch immer wieder, das ist auch genau das, was du gesagt hast mit der Ferengi-Frau, die sich als Mann getarnt hatte. Da hat er ja auch sehr unverständnisvoll reagiert, ne? Also er kann es halt nicht, wenn es halt die Frauen sind, von denen er davon ausgeht, dass sie gefälligst nackig zu Hause sitzen sollen und dir das Essen vorkauen sollen. Ja. Und ich finde es auch sehr nett, also sowohl für Quark als auch für Rom, dass auch Rom dieses Character Development bekommt und mal mehr sein darf als nur der dumme Bruder, ne, weil er halt seine eigene Weisheit hat und weil er dann auch mitten in die Pläne einbezogen wird von der Mutter und sie danach zusammen halt ein bisschen Quark hinters Licht führen. Ja. Und ich finde, das merkt man eh immer mehr in der dritten Staffel auch, dass Rom eben, also dass da klar gemacht wird, wo so seine Talente liegen und warum er irgendwie nicht so der erfolgreiche Ferengi im Klischee-Ferengi-Sinne ist, weil er halt einfach voll der Ingenieur ist und voll technisch begabt und es ja diesen Seitenplot gibt, dass Nog irgendwie, der ja auch dann in der dritten Staffel aufkommt, dass Nog auf die Sternflotte gehen will und dafür Empfehlungen braucht und Sisko erst irgendwie ihn nicht ernst nimmt oder denkt, das wäre irgendwie irgendein Plot und dann feststellt, ja, er will das wirklich und zwar, weil er dann irgendwann ganz ehrlich ist, obwohl es ihm unangenehm ist, dass er sagt, ich möchte nicht so enden wie mein Vater, der so begabt ist und von niemand ernst genommen wird. Mhm. Und er weiß selbst, ich bin auch nicht so ein Ferengi und ich möchte was finden, wo ich meine Talente nutzen kann und nicht irgendwie der Depp bin für einen anderen Ferengi wie Rom für Quark. Ja. Und das ist irgendwie, das ist sehr tragisch eigentlich. Also, dass sozusagen da wird halt auch viel irgendwie quasi erzählt über Erwartungshaltung und gesellschaftliche Erwartungen und wie man irgendwie in sowas reingepresst wird, dem man nicht entspricht. Das ist ganz gut, finde ich. Und ich finde es halt gut, dass genau, das kommt ja eigentlich genau auf das zurück, was wir in House of Quark hatten. Rom ist ja praktisch der Buchhalter, das, was die Buchhalter für die Klingonen sind. Ja. Er ist halt, du fragst ja die ganze Zeit, wie dieser Laden laufen kann, wenn alle irgendwelche super gewieften Geschäftsleute sind. Womit machen sie dann Geschäfte? Und dann wird dir halt gezeigt, ja, du hast halt Leute wie Rom, die tatsächlich irgendwie Dinge die produzieren. Was ja, und die was können und die dann ausgenutzt werden. Und das ist es immer noch so ein bisschen schwer nachvollziehbar, ne? Halt, wie der Fokus der gesamten Gesellschaft irgendwie ausschließlich auf Business liegt. Aber ja, das ist genau wie bei den Klingonen, dass man so denkt, irgendjemand von euch muss was produzieren. Okay, vielleicht kauft ihr alles ein, aber ich weiß nicht. Jemand muss trotzdem dafür sorgen, dass irgendwie eure Geräte laufen. Genau, und das macht Rom. Das macht Rom, ja. Das ist lustig, ja. Ich finde DS9 da ganz toll, weil sie sich auch Zeit für sowas nehmen, solche Fragen aufzuwerfen, dass dies alles nicht nur in Klischees stecken bleibt, sondern eben es mehr Ebenen haben muss. Das, also ja, was du schon sagtest, Worldbuilding. Oh Gott, es gibt noch so viele gute Folgen zu besprechen. Springen wir doch mal zu einer ganz schlechten Folge. Oh Gott. Weil wir haben ja schon davon geredet, dass klar in der Staffel 3 was losgetreten wird mit dem Dominion, dass offensichtlich jetzt sehr viele Sachen angestoßen wurden, die sich rund um diese Dominion-Bedrohung entwickeln. Und außerdem wurde in der letzten Staffel schon angestoßen, es gibt jetzt den Maquis. Und in allem sind irgendwie die Cardassianer verwickelt. Und dann gibt es die Folge Defiant. Oh Gott, ja. Ja, und die ist ein besonderes Bonbon der dritten Staffel, denn sie ist irgendwie super, mir fällt nur das Wort cheesy ein, ich weiß nicht, also, oder? Ja. Ich meine, sie ist interessant insofern, dass sie diesen Cardassiana, Dominion und so weiter Plot weiterführt, weitertreibt. Das wird da noch nicht aufgelöst, aber es tritt also auf Commander Riker. So denken wir. Dun, dun, dun, dun, dun. Dun. Also Commander Riker ist auf der Station und man ist so völlig, okay, hier, Commander Riker ist hier, das ist merkwürdig. Und versteht sich dann noch irgendwie super flirty gut mit Kira. Ja, was ich fand, was so, das fand ich war schon so ein bisschen merkwürdig, weil es war so, Kira ist im Moment super verliebt in Vedic Barail und dann kommt Riker und sie ist sofort so, oh mein Gott. Ja, und sehr, als hätte er halt auch diesen, oh, sein Ruf eilt ihm voraus und er ist Riker von der Enterprise. Und Mann, er ist einfach so sexy mit seinem Bart. Oh Gott. Das musst du verstehen, das ist sein Bart. Ich weiß nicht. Na jedenfalls, ich weiß nicht, es kommt einem halt so vor, warum sollte sein Ruf irgendwas für Kira bedeuten? Wie wir schon wissen, sie ist nicht Sternenflotte, sie ist nicht, ja, aber gut, er ist halt irgendwie charmant und dann bringt er sie dazu, ihm die Defiant zu zeigen und dann auf einmal irgendwie betäubt er sie oder schießt sie mit Betäubungsphaser ab und stiehlt die Defiant. Und dann. Close Zoom auf sein Gesicht. Er nimmt seine Hände zum Gesicht und ratsch, reißt er sich nämlich einfach diese Muttonchops ab. Die falschen Koteletten. Genau, die falschen Koteletten. Denn nur Riker, William Riker, hat Koteletten. Thomas Riker hat sie nicht. Nein, Thomas Riker hat nur so einen Bart um den Mund. Ich sag jetzt nicht, wie man das aufbezeichnet, das sieht sehr schlimm aus. Und es ist eine sehr, sehr lächerliche Szene, wenn er sich diese, so das ist wirklich, da denkt man so, oh nein, oh Gott, ich liebe ist es, so trashig. Ich liebe es, dass Thomas Riker, der Transporter-Klon von William Riker, als er versucht hat, für die Maquis die Defiant zu stehlen, er sich nicht gedacht hat, hey, ich erzähle einfach, William Riker hätte sich rasiert oder ich lasse mir einfach diesen Bart wachsen. Nein, er hat sich Kotelettenprothesen repliziert und ins Gesicht geklebt, um sie bei der allerersten Gelegenheit abzuhalten. abzureißen. Das hätte doch viel zu lange gedauert, das mit dem Bart wachsen lassen. Nee, das ist wirklich sehr albern. Man fragt sich, warum sie das gemacht haben. Ja, ich meine, sie müssen das doch länger geplant haben, die Defiant zu klauen. In der Zeit hätte er sich den Bart wunderbar wachsen lassen können. Das ist ganz lustig. Es gibt einen Non-Canon Star Trek Roman. Also er ist Non-Canon, wie gesagt. Aber es gibt einen Star Trek Roman, der heißt Quarantäne, wo gesagt wird, dass es Chakotys Idee war, dass Tom Riker die Defiant von Deep Space Nine stiehlt, indem er als Commander Riker auftritt. Ich fand das nur ein schönes Detail. Ich frage mich, ob es Chakotys Idee war, dass er sich Koteletten repliziert hat. Wahrscheinlich nicht. Das wirkt wie eine sehr Tom Riker-mäßige Idee. Naja gut, also wir erinnern uns, Tom Riker ist quasi der andere Riker, der materialisiert wurde nach einem Transporterunfall und das ist irgendwann way, way back in the next generation. Und er taucht also hier wieder auf und zwar will er mit dem Maquis, sie haben festgestellt, irgendwas passiert, irgendwas machen die Cardassianer oder planen die Cardassianer an so einem Outpost. Und sie haben da irgendwie Informationen und dann gehen sie also mit der Defiant auf Cardassia los. Es ist aber offensichtlich, sie haben ein bestimmtes Ziel und dann stellt sich raus, es ist ganz interessant, Sisko muss dann irgendwie mit Gul Dukat zusammenarbeiten. Befinden sich im cardassianischen War Room, der in dieser Folge eingeführt wird. Und sie müssen quasi Tom Riker stoppen, was auch wieder ganz interessant ist, weil im Prinzip Sisko, man hat das Gefühl, nicht wirklich mit den Cardassianern zusammenarbeiten will und er auch ja ein Stück weit Sympathien für den Maquis hat, wie wir wissen, also in einer gewissen Weise. Mhm. Und er so ein bisschen, es ist ganz schön, die Schreiber haben wohl das so ein bisschen daran angelegt, an so einen kalten Kriegsfilm, wo jemand quasi wo ein Amerikaner mit den Russen zusammenarbeiten muss, um ein sozusagen abtrünniges amerikanisches Flugzeug, das quasi einen Nuklearstrike gegen Russland ausführen will, zu stoppen. Und in der Position ist er so ein bisschen. Wie sich dann eben rausstellt, weiß auch Gul Dukat nicht alles, weil der Obsidianische Orden auf einmal im War Room auftaucht und sagt, ja, der ist da unterwegs, aber da ist gar nichts und ihr dürft es auch nicht wissen, was da ist. Aber da ist nichts. So. Und letzten Endes wird Riker überzeugt und sie können einen Deal raushandeln, dass er nicht hingerichtet wird, sondern irgendwie nur ins Arbeitslager kommt. Und dann sagt Kira Nerys, dass sie versuchen wird, ihn irgendwie da rauszuholen. Und dann geht die Folge damit zu Ende, dass er sie küsst und man denkt sich so, oh mein Gott, war das wirklich nötig? Und es ist so. Ja, vor allen Dingen. Der Kuss, warum? Ich finde, die Teile der Folge funktionieren sehr gut. Also die Beziehung zwischen Gul Dukat und Sisko ist einfach jedes Mal gut. Und es ist großartig, aber wie sie zusammenarbeiten. Daran, weil Gul Dukat ist. Sie sind sehr gut darin, zusammenzuarbeiten. Und es ist sehr schön, dass man da in dieser Szene drei Partien hat. Also drei Parteien, die jeweils etwas von sich voneinander wissen wollen und gleichzeitig Informationen zurückhalten wollen. Mhm. Und sie machen ja am Ende den Deal, dass sie Tom Rikers Leben wird ja gerettet, indem sie die Daten, die die Defiant gesammelt hat, direkt an Gul Dukat übergeben, der halt auch wissen möchte, was da los ist. Mhm. Und der Teil funktioniert sehr gut. Aber was ich finde, was überhaupt nicht funktioniert, ist diese komische fehlende Chemie zwischen Kira und Tom Riker, weil es ergibt keinen Sinn, dass die dann sich plötzlich zueinander hingezogen fühlen sollen. Außerdem hat Kira mit dieser ganzen Situation so absolut nichts zu tun irgendwie. So, ich meine, sie wird natürlich da reingesetzt, weil sie dann erklären muss, dass natürlich, ich mag die Cardassianer auch nicht, ich glaube, eure Aufgabe ist sehr nobel, bla bla bla, aber das bringt's ja nicht, ne? Mhm. Also das, beziehungsweise sie soll ja in Frage stellen, ob er wirklich das Zeug zum Terroristen hat, weil sie Terroristin war. Das ist das alles, was sie versuchen. Aber es klappt nicht so wirklich, weil sie sich selbst ruinieren mit dieser komischen romantischen Ebene, die sie dann noch darüber legen. Ne? Wobei ich finde, der Kuss am Ende, also für mich wirkte er damals so wie, naja, er weiß, er muss jetzt ins Arbeitslager und jetzt will er wenigstens noch mal eine schöne Frau küssen. So. Klingt blöd, aber da als das konnte ich es so einigermaßen akzeptieren, weil ich auch das Gefühl hatte, sie hat kein wirkliches Interesse an diesem Kuss. Es kommt nur so, ich finde, es kommt wirklich so ein bisschen out of the blue und man ist einfach so, ach klar, wenn Jonathan Frakes irgendwie in der Folge auftaucht, dann will er auch eine Frau küssen. Das ist so ein bisschen. Das steht in seinem Vertrag. Ja, genau, das steht in seinem Vertrag und das ist so ein bisschen Reminiszenz an James T. Kirk oder so, ich weiß es nicht. Und er wirkt dabei aber halt einfach ein bisschen lächerlich. Und das Ganze ist nicht überzeugend. Ich weiß ja nicht mal William Riker, es ist Tom. Es ist Tom Riker. Ja, also die Folge fand ich einfach sehr albern. Und also auch wirklich das, wie Jonathan Frakes spielt, ich irgendwie so ein bisschen fremdschämig fand. Ich weiß nicht. Dabei bin ich ja, ich weiß nicht, Riker in Next Generation ist schon eine Figur, die da voll dazugehört und die auch Spaß macht. Und er nimmt sich ja auch selbst nicht irgendwie immer so super ernst. Aber in der Folge ist es irgendwie, dass es nicht richtig funktioniert für mich. Ja. Es liegt an den Koteletten. Es liegt an den Koteletten, ja. Da ist ein ganzer Skill drin. Wenn er sich die abmacht, dann ist alles dann vorbei. Dann ist alles vorbei. Ich meine, wir kennen ja auch Riker aus der ersten Jonathan Staffel. Jonathan Frakes hätte sich nie rasieren dürfen. Ja. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ein furchtbarer Fehler. Aber was halt spannend natürlich ist, dass wir jetzt wissen, da ist was. Der Obsidianische Orden hat irgendwas vor und da passieren Dinge. Und wenn Guldukar selbst nicht davon weiß, ist es halt klar, dass das nochmal aufgegriffen wird. Und daher können wir vielleicht auch direkt den Doppelfolgen, die nicht mal richtig als Doppelfolge markiert sind, sondern aber aufeinander aufbauen. Mhm. Das ist die 20 Improbable Cause und die 21 The Die is Cast. Ja, und das sind mit meine Lieblingsfolgen aus der, also es gibt noch andere, aber das sind mit auf jeden Fall meine Lieblingsfolgen in der vierten Staffel. Ja, und es ist einfach mal glatte 10 Folgen, nachdem dieses Setup kam, ja, Defiant. Ja, das finde ich auch ganz, ganz klasse, aber eigentlich, dass so verschiedene Sachen mittlerweile so in das DS9-Story-Universum eingewoben sind, die immer wieder aufgegriffen werden können. Also sie haben mittlerweile, finde ich, und das merkt man in der vierten Staffel noch mehr, sie haben so viel aufgebaut und jetzt können sie so langsam ernten. Mhm. Also sie können langsam die Storytell-Früchte ernten. Improbable Cause and the Dice Cast. Was passiert? Garak, es wird ein Attentat auf Garak verübt. Seine Schneiderei wird gebombt. Gebombt. Und Odo muss dann ermitteln. Und wie sich rausstellt, sind sehr viele ehemalige Mitglieder des Obsidianischen Ordens getötet worden in Attentaten. Und dann stellt sich raus, Garak hat das selber verübt, weil er sozusagen den Attentätern zuvorkommen wollte, beziehungsweise weil er, bevor er getötet wird, Odo dazu bringen wollte, eine Investigation zu starten. Und dann endet die erste Folge, und das ist schon ziemlich spannend, und dann endet die erste Folge Improbable Cause damit, dass Garak und Odo sich auf dem Schiff von des ehemaligen beziehungsweise sie befinden sich nicht auf dem Schiff des ehemaligen obsidianischen Ordenschefs, sondern auf einem romulanischen Schiff. Mhm. Und dort ist dann die große Enthüllung. Es ist dieser ehemalige Chef von Garak und er will Garak wieder sozusagen anstellen oder an seine Seite ziehen, während er gleichzeitig mit den Romulanern plant, das Dominion anzugreifen. Mhm. Und das ist halt auch sehr schön, weil er auch wieder nicht zum ersten Mal auftaucht. Der ehemalige Chef? Ja, der war ja vorher, als Garak dieses Implantat hatte. Oh ja. Genau, was eine Fehlfunktion hatte, hat Bajir ihn ja aufgesucht. Und dann ist es zwar, dass alle Charaktere, die in dieser Folge dann eine Rolle spielen, sehen ihn zum ersten Mal, aber wir sehen ihn nicht zum ersten Mal. Und das finde ich halt auch sehr schön, dass das dann auch wieder was ist, was wieder aufgegriffen ja. ist, dass es nicht eine vollkommen neue ja. Person ist. Ja, das ist richtig. Und dann ist Garak sehr erfreut und springt sofort auf die Chance an. Und Odo ist davon relativ überrascht und man selber vielleicht auch erst. Aber es ist ja nicht zum ersten Mal, dass man halt merkt, dass Garak noch andere Seiten hat und andere Interessen oder auch Sehnsüchte mit sich rumträgt. Und es kommt dann dazu, dass, also es ist klar, die Romulaner haben sich mit dem Obsidianischen Orden verbündet und heimlich eine Flotte gebaut. Das war eben auch der Punkt, also sozusagen, wo sie diese Flotte gebaut haben, wo Tom Riker eben hinfliegen wollte. Weil er dachte, es wäre eine Bedrohung für den Maquis. Aber nein, es soll eine Bedrohung für das Dominion sein. Und jetzt ist also eine Flotte aus Romulanern und kardasianischen Schiffen, die bemannt sind durch den Obsidianischen Orden, unterwegs, die Founder zu töten. Und deswegen wollen sie natürlich von Odo wissen, wo die Founder sind. Und ja. dann kommt es zu einer Folterszene, Garak foltert Odo, um das rauszufinden. Und es ist sehr, sehr interessant, wenn man merkt, dass Garak das eigentlich nicht möchte. Auf der anderen Seite möchte er seinen ehemaligen Mentor beeindrucken. Und ich finde, das ist schauspielerisch sehr toll gemacht, wie Garak irgendwie immer so changiert zwischen, ich bin zu unheimlich viel fähig und auf der anderen Seite bin ich so nicht mehr. Und habe mich schon zu sehr verändert oder habe auch, keine Ahnung, Menschen wie Odo schon zu sehr irgendwie in mein Leben gelassen. Glaube ich, Odo. Entschuldigung. Verzeihung. Und und das ist irgendwie unheimlich stark. Weil aber Odo, er macht's halt. Er macht's, ja. Aber Odo bricht halt auch nicht. Beziehungsweise Odo, das, was er ihm dann gesteht oder was er irgendwie zugibt, ist einfach nur, ja, ich träume davon, manchmal irgendwie zurück zu meinen People zu gehen. Und aber das ist ja auch so unglaublich absurd. Ne? Garak sieht sich genötigt, ihn zu foltern, bis er bricht. Und er bricht. Und er bricht nicht auf eine Art und Weise, die irgendwie relevant ist. Ja. Aber Garak hat trotzdem den Zwang, das Bedürfnis, das so weit zu treiben, dass er muss ihn brechen. Also er sieht das in sich und es ist egal, ob er dann irgendwas was Sinnvolles damit macht. Ja. Er sagt ja auch nur, dann er gibt das ja auch nicht weiter, aber für sich selber. Er muss Odo foltern, bis er bricht. Und das ist so, was ist falsch mit dir, Garak? Und was ich am besonderen finde... Ja, aber das Interessante daran ist, was falsch mit ihm ist, er möchte seinen ehemaligen Mentor beeindrucken, indem er sozusagen zeigt, dass er es, blöd gesagt, immer noch drauf hat. Ja. Gleichzeitig ist das, was Odo ihm gesteht, ich habe manchmal Sehnsucht nach diesen meinem Volk und mich mit denen zu verbinden, obwohl ich das weiß, dass die böse sind und das eigentlich nicht will. Und das gleichzeitig genau das ist, was Garak möchte. Garak hat Sehnsucht nach seiner Heimat und er hat Sehnsucht nach der Macht, die er mal hatte. Und quasi Odo ihm damit nur sagt, und das ist genau dein Problem. Also ich finde, das ist sozusagen ein super, super Twist sozusagen. Ja. Dass diese ganze Szene nicht dafür da ist, irgendwas zu enthüllen, sondern im Prinzip, dass Odo nur sagt, am Ende haben sie auch diesen Moment, dass sie sich quasi so erkannt haben und sehen, dass sie ähnliche Dinge sie umtreiben und man damit eigentlich einem nur enthüllt wird. Deswegen ist Garak gerade so scheiße. Aber es ist halt super krass. Also ich finde es halt super krass. Und deswegen gibt es natürlich auch nicht weiter, weil es zu viel über ihn selber verrät. Ne? Mhm. Aber dass Garak trotzdem dieses Bedürfnis hat, er will es ja nicht nur seinem Mentor beweisen, das ist ja gerade der Punkt. Er will sich selber beweisen. Er will dazugehören und will sich selber beweisen, dass er es kann. Und deswegen macht er es. Und ich finde es halt super krass, dass der das einfach macht. Man merkt auch, dass Odo ihn sehr verachtet in dem Moment. Ja. Also es ist so dieses, es ist jetzt alles furchtbar, mir geht's schlecht und ich werde jetzt gleich irgendwie hier zusammenbrechen, weil ich meine, gut, du hast mich hier irgendwie im Griff und lässt mich leiden, aber gleichzeitig finde ich dich arm und lächerlich. Ja, die Verachtung kommt die ganze Zeit rüber. Was es für mich aber umso komischer macht, ich meine, ja klar, sie haben diesen Bindungsmoment, dass sie eben exakt Also, dass sie diese Ähnlichkeit haben, dass sie sich hingezogen fühlen zu einem Volk, also beziehungsweise dass sie ihre Landsmänner Ihre Wurzeln. genau da sehen, wo sehr viel Zerstörung verursacht wird. Ne? Dass sie sich da irgendwie, dass sie sich da zugehörig fühlen, aber gleichzeitig nicht. Da verbinden sie sich. Trotzdem finde ich es so ein bisschen irritierend, dass sie dann nach Abschluss dieses ganzen Plots sich einander näher sind. Und ich denke mir so, Ja. ja, wow, super, du hast mich gefoltert, aber dafür haben wir beide mehr über uns gelernt. Ja, es ist So, dann so am okay. Ende dieses, ja, vielleicht sollten wir mal irgendwie Lunch essen, so, okay. Na gut, schnell vergeben. Ja, was ich ganz interessant finde, also gut, es wird die Tom Riker Story aufgeklärt, dann haben wir hier wieder, was quasi auch schon mit der ersten, mit dem Staffelanfang angelegt wird, haben wir wieder das Problem, was die Sternenflotte sagt und will und was Sisko sagt und will. Und er widersetzt sich ja auch den Befehlen der Sternenflotte. Und wir haben dann irgendwie den armen Addington, so ein bisschen als der Link, der muss immer den getreuen Sternenflotten irgendwie untergeben, dann muss er immer geben und aufrechterhalten. Und dass er dann die Defiant sabotiert, weil eigentlich sollen sie nicht. Sisko will eben oder entschließt dann Odo zu Hilfe zu kommen und denen nachzufliegen, während die Sternflotte sagt, nee, ist doch ganz gut, wenn die versuchen, das irgendwie das Dominion zu killen, das ist doch auch in unserem Sinne so. Also naja, ganz so sagen sie es nicht, aber das ist ja im Prinzip, was sie meinen. Und dann lass doch mal. Und er fliegt aber trotzdem los und Addington sabotiert die Defiant und daraus folgt eigentlich gar nicht so richtig was, sondern es wird nur noch mal dieser Konflikt dargestellt. Und das finde ich natürlich auch schön, weil man sieht es kommen. Man sieht es kommen, dass man denkt, die werden so in die Falle laufen mit ihrer Riesenflotte. Und es ist einfach, es ist absolut unwahrscheinlich von allem, was wir jetzt bis jetzt vom Dominion wissen, dass ihr nicht jetzt gleich krass auf den Arsch bekommt. Also, das ist, aber es ist so ein bisschen, das ist so. Man könnte sagen, oh, es ist zu vorhersehbar, aber ich finde es nicht. Ich finde, es ist sozusagen, dass man dann dieses Gefühl bestätigt bekommt und auch so ein bisschen, ja, ihr habt euch krass selbst überschätzt, ja. Und dass die Cardassianer und der Obsidianische Orden und das ist halt einfach nur das krasse Desaster und sie werden halt einfach nur total von der Jem'Hadar irgendwie zu Klump geschossen. Ja, es sind ja jeweils die beiden Geheimorden Ja. der jeweiligen Stimmt, Völker ja. und sie handeln ja auch zuwider ihrer eigenen Regierung und das ist halt genau diese Hybris, die dann da aufgebaut wird, weil sie sind die Geheimdienste, sie wissen alles, sie fühlen sich halt total überlegen, weil sie diese Informationspolitik drehen können, weil sie Dinge machen können hinter dem Rücken ihrer eigenen Regierung, dass sie halt diese Kooperation machen und sie fühlen sich halt dementsprechend übermächtig, weil sie glauben, dass sie alle Informationen haben, weil Informationsbeschaffung ihr Job ist. Und dann handeln sie und das ist halt, ich finde, das wird sehr schön established, dass sie eben diese Hybris haben, deswegen, Ja. genau deswegen in die Falle laufen. Das ist dann nicht nur dieses von wegen, wir versuchen irgendwie mit ganz viel Feuermacht dagegen anzugehen, sondern eben auch tatsächlich, dass sie halt ihren Gegner komplett unterschätzen, weil sie sich so sehr überschätzen, weil sie denken, wir beide zusammen und wir sind doch diese Intelligence People, uns kann nichts passieren. Und natürlich waren sie die ganze Zeit unterlaufen und das Ganze war ein Plot, was halt genau das ist, was sie glauben, was ihnen nicht passieren kann, weil sie diejenigen sind, die das bei anderen machen. Sie sind die Spione. Und dann haben sie halt die ganze Zeit diesen Gestaltwandler in ihrer Mitte Ja. und wissen es nicht. Und das finde ich, ist auch wieder sehr gut gemacht und es soll halt auch wieder zeigen, dass sie das mit allen machen können. So, auch mit denen, die all diese Möglichkeiten haben und die all dieses Training haben, was genau das aufzudecken, die Gründer kommen auch da rein. Ja. Und das ist ja dann auch die ganze Bedrohung, das ist ja nochmal in der allerletzten Folge der Staffel, The Adversary, da geht es darum, dass ein Gestaltwandler auf der Defiant ist und sie wissen nicht wer. Und der tarnt sich dann immer wieder als verschiedene Crewmitglieder. Und am Ende stellt sich heraus, er war halt als Botschafter praktisch auf dieses Schiff gekommen und ist halt als Changeling in dieser Botschafterrolle schon auf die Station gekommen. Und am Ende werden wir halt damit zurückgelassen, dass sie schon überall sind. Ja. Und das ist das, was halt auch dann da in dieser Doppelfolge etabliert wird. Die kommen überall rein, die haben keine Probleme, irgendwelche Leute auszuschalten und deren Platz einzunehmen, mhm. weil sie alle möglichen Arten und Weisen kennen, an die nötigen Informationen zu kommen und sich da nahtlos einzufügen. Und das ist halt, das ist dann die ganze Vorarbeit schon wieder für die nächste Staffel, ja. Dass die halt in der Lage sind, sie können zu infiltrieren. Ja, sie besser können, als besser eben genau das. Besser als die besten Geheimdienste. Genau, besser ja. als die Geheimdienste. Ja. Ja, ich finde das auch ganz, ganz schön, dass das dann ja mit dem, ihr seid zu spät, wir sind überall. Und gleichzeitig eben Odo tatsächlich gezwungen ist, einen Changeling zu töten, mhm. was halt auch irgendwie ein krasser Schritt genau, ist. Genau, und das ist ja auch genau das, was hier in dieser Doppelfolge kommt. Am Ende entkommen Odo und Garak nämlich genau deswegen, weil sie auf diesen romulanischen Gestaltwandler treffen, der das Ganze unterlaufen hat, und er hilft ihnen zu entkommen, und dann sind sie halt verwirrt deswegen, warum er ihnen hilft, und er sagt ja, kein Gestaltwandler hat einem anderen Gestaltwandler ja. jeweils angetan, womit halt auch der Anfang der Staffel begonnen hat, dass das halt mehrfach explizit gesagt wurde. Du hast immer wieder verschiedene Stellen, also Folge 1 und 2, Folge, das ist diese Kira-Folge Heart of Stone. Und immer wieder in der ganzen Staffel hat man verschiedene Punkte, wo Gestaltwandler Odo sagen, kein Gestaltwandler hat jemand anderem was angetan. Das ist die eine Regel, die er von seinem Volk weiß. Mhm. Und dann ist er trotzdem am Ende der Staffel gezwungen, ja. den Gestaltwandler umzubringen. Und es ist auch ziemlich traurig. Also es wird fast so ein bisschen nebenbei gemacht, und das ist fast ein bisschen schade, weil es ist schon krass irgendwie. Also, dass er das dann tun muss. Ich weiß nicht genau, ob das später nochmal aufgegriffen wird. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ja, und es wird halt auch einfach, also das finde ich halt sehr gut, dass wenn man tötet, dass das halt als ein Akt dargestellt wird, der Konsequenzen hat, auch für dich selber, auch für deine eigene Psyche. Und ich finde, das haben sie halt sehr gut gemacht. Es belastet ihn sehr. Und es wird auch gezeigt, dass er kein Schritt ist, den er eigentlich bereit ist zu gehen. Ja. Und dass er dann trotzdem, und dass es halt kein Unfall ist, einfach so. Ja. Ne, dass er halt mal eben schießen muss oder irgendwie, oder dass es eine Impulsreaktion ist. Er muss sich dazu entscheiden, es zu tun. Ja. Dass es halt diese ganze Schwere hat, anstelle von, es passierte in diesem Moment, ich hatte keine Zeit zu überlegen, sondern das tut er ja. Er überlegt und er tut es, weil es die einzige Möglichkeit ist, die er hat. Ja. Und das gibt dem halt nochmal viel mehr Schwere, weil genau das wird ja sonst immer vermieden, dass Charaktere überlegen können, bevor sie jemanden töten. Ja. Da du es jetzt schon erwähnt hast, die eine Folge Heart of Stone. Mhm. Ich finde die nicht super gut, aber man kann sie vielleicht kurz noch erwähnen. Ja, da ist es so ein bisschen absurde Ausgangskonstellation. Eigentlich verfolgen Odo und Kira. So ein bisschen MacGuffin-haft. Ja, Kira und Odo verfolgen irgendwie einen Marquis, und dann landen sie auf diesem Planeten und dann sind sie in diesen Höhlen. Und auf einmal ist Kira, völlig absurd, in einem Kristall gefangen. So, oh, ich bin mit meinem Fuß in diesen Kristall getreten, wie? Und der fängt jetzt an, um meinen Fuß zu wachsen, und in rasender Geschwindigkeit. Und dann ist es also wirklich so, dass sie nach und nach von diesem Stein eingeschlossen wird, und Odo versucht, eine Lösung zu finden und sie bei Laune zu halten, und sie reden ganz viel. Und es ist halt so, dass ich finde, dass dieser Stein oder dieser Kristall sieht unheimlich doof aus. Und es war auch wirklich so, dass alle, also tatsächlich die Macher und was, die waren alle unzufrieden mit dem Prop. Also sie haben gesagt am Ende, nee, das hat nicht gut funktioniert. Wir haben uns das viel schöner vorgestellt, und irgendwie hat es nicht geklappt. Und es ist auch wirklich so, dass es so pappmaschig aussieht. Ja. Und ein bisschen absurd, Schauspielerin von Kira, Nana Visitor, die hat so, wie heißt das, wenn man so Platzangst hat? Also quasi. Klaustrophobie? Ja, genau. Also, dass sie schnell vor so eng. Also, deswegen war das für sie total unangenehm irgendwie. Ja, und das war wohl also alles in allem so ein bisschen bisschen ungut. ungut, diese Folge. Und wie sich dann ja auch herausstellt, es ist gar nicht Kira, sondern es ist irgendwie diese Female Founder Person und die eben Odo dazu bringt, seine Liebe für Kira zu gestehen. Und das ist dann ein bisschen tragisch, dass er realisiert, dass es nicht Kira ist, als sie sozusagen auch ihre Liebe gesteht. Und er dann versteht, dass es nicht Kira sein Aber es ist kann. auch unglaublich gut, weil es nämlich genau das nicht macht, was es in Defiant so ein bisschen angedeutet hat, dass sie halt einfach, sie ist super verliebt in Vedic Barail und dann kommt Riker und sie ist so, oh, Riker. Und was ich sehr gut finde, ist, dass das Aber dann es da, ist ja auch nicht sie. ja, genau deswegen, ja, deswegen finde ich es gut, weil in der Folge davor stirbt Vedic Barail. Und es geht ihr unglaublich schlecht deswegen. Und dann Ja. steht sie da und dann sagt sie ihm, ja, ich habe dich auch immer geliebt. Und ich sitze da und denke mir so, hallo? Ja. Hallo? Wollt ihr jetzt im Ernst das machen, dass ihr halt so tut, ach ja, das ist jetzt eine Folge her, aber lol, lol, lass mal den nächsten Das Plot habe ich bauen. tatsächlich auch gedacht. Die sitzt schon, wenn sie mit ihm im Schiff sitzt, denke ich so, na, der geht's ja wieder gut. Ja, Ja, wobei man da genau. denkt, na gut, die macht ihren Job und vielleicht ist das jetzt auch ein paar Monate her. Man weiß es ja nicht so genau, wie die Timeline ist, ja. Aber dass sie dann eben, ja, und Genau, das und ist ganz interessant, weil man es dann auch selber als Zuschauer merkt, hä, da kann was nicht stimmen. genau, beziehungsweise, dass man sich ärgert, tatsächlich, weil man glaubt, sie gehen dahin, was sie bisher immer nicht gemacht haben. Sie waren, abgesehen von dieser Defiant-Geschichte, immer ganz klug damit, Plots so zu bauen, dass sie sich organisch anfühlen, weil sie den Platz haben, Plots zu bauen, dass sie sich organisch anfühlen. Sie müssen nicht diese Sache, alles muss in einer Folge abgehandelt Ding machen, weil die ganzen Akteure ja immer noch über die Folgen hinaus da bleiben. Sie fliegen ja nicht weg am Ende. Und deswegen wirkt es halt so, und in dem Moment glaubst du ja, okay, warum machen sie das jetzt? Das ist unglaublich schlechtes Timing. Und dann merkst du, dass das der Sinn der Sache war. Es ist absichtlich schlechtes Timing, weil uns das dann nämlich auch diesen Clou gibt, dass das einfach nicht Dass passt. es nicht Kira sein kann. Und Oder ja, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, das ja. ist. Insofern ist die Folge, hat auch ihre guten Seiten, wären nicht dieser Stein so sehr aus Pappmaché. Und überhaupt die Ausgangssituation, oh, ich bin aus Versehen in einen Kristall getreten, der mich umhüllt. Ja, sie wollten halt was machen und sie haben einfach nicht vorsichtig genug überlegt, dass sie Ja, das halt irgendwie es besser ist. bauen können. Ja. Nee, aber in dem Sinne fand ich, war das auch ein Gegenentwurf zu der Folge 8, Meridian. Das ist so eine, finde ich, eine sehr klassische Star Trek-Folge. Oh Und deswegen ja. funktioniert sie nicht. Die Weil funktioniert überhaupt nicht. sie fliegen auf einen Planeten und das ist halt so ein bisschen absurder Planet, der halt in zwei Phasen also zwischen zwei Existiert, Phasen ja. hin und her springt praktisch. Das heißt, die Bewohner dieses Planeten sind nur alle 60, 70 Jahre, ich weiß es nicht mehr, Ja, ich habe 60 aber Jahre oder so. relativ langen Zeitspanne haben sie, bis sie wieder Körper haben. Und Und dazwischen sind sie den Rest der Zeit sind sie reines so, Bewusstsein genau, oder so. Energiewesen im Prinzip, weil sie halt in einer anderen Dimension existieren. Und sie wollen halt ihr Problem lösen und so weiter und so fort, beziehungsweise freuen sich, als dann Leute versuchen, ihr Problem zu lösen. Und Dex verliebt sich halt einfach sofort in so einen Typen, der hier halt sagt, hey, ne, deine Spots, wie weit gehen die denn runter? Das ist offensichtlich der Anmachspruch Ja, und für sie das sofort so, Alpha-Quadranten. oh mein Gott, ich bin so verliebt, das war so originell. Das ist die dümmste Anmache, die ich mir vorstellen kann. genau, und Also, wenn mich sie jemand sind fragen halt. würde, wie weit runter geht denn dein Tattoo? Da, Und dann sind sie halt sofort unglaublich verliebt und sie ist bereit, alles für ihn aufzugeben. Und es passt halt einfach nicht. Es Nee, passt das nicht ist. zu dem, wie Dex vorher gebaut wurde. Es passt nicht zu dem, was sonst in dieser ganzen Staffel passiert. Und es ist in dem Sinne, es ist halt sehr Classic Trek. Es ist du fliegst einmal irgendwo hin und du hast irgendwelche weitschweifenden Gefühle und Sachen und man ist auf einer Away-Mission und verliebt sich. Das ist dieses Ganze, was in diesen Schiffserien passiert, wo man dann danach weiterfliegt. Ja, genau. Und das ist nicht etwas, was hier reinpasst. Das ist was Harry Kim passiert. Genau. Möchten wir, dass irgendwem Dinge passieren, die Harry Kim passieren? Nein. Ja, und es gibt irgendeinen Zeitplot in irgendeiner Folge und ich weiß nicht in welcher. Aber das fand ich halt unglaublich schön, da ist diese Frau, also dieses Raumschiff dockt an der Station und auf dem Raumschiff ist eine Frau, die zusammen studiert hat mit Bashir. Und sie war besser als er. Also sie war halt die eine Person, die besser war als er, weil er eine Frage in seiner Abschlussprüfung versaut hat, die eigentlich total offensichtlich ist. Das ist irgendwas, was wir nicht verstehen, aber es wird auch öfter erwähnt. Es wird immer wieder referenziert, ja. Genau, dass es halt was total Lächerliches ist, dass er das gemacht hat. Und dann trifft er sich irgendwann mit dieser Frau. Also er hat zuerst natürlich wieder ganz viele Probleme, sie überhaupt anzusprechen, weil er Bashir ist. Und dann reden sie miteinander. Ich finde, das ist herrlich dargestellt. Und sie reden miteinander über ihre jeweiligen Jobs, weil sie durfte sich natürlich als super krasse Klassenbeste aussuchen, was sie machen wollte. Er wollte tatsächlich nach Deep Space Nine, hat dann aber so ein bisschen eine Second Thoughts. Er denkt nochmal darüber nach, wäre das nicht vielleicht viel geiler gewesen, wäre ich auf so ein Raumschiff gegangen und das wäre ganz toll. Und dann haben sie diese fantastische Metadiskussion über Schiffserien und Deep Space Nine. Und dann sagt sie ihm, und er sagt, ja, du hast doch diese fantastischen Abenteuer im Weltraum und so weiter und so fort. Und sie sagt ihm, ja, weißt du, aber dazwischen sind halt ganz viele Monate, wo nichts passiert. Und man fliegt halt einfach immer weiter. Man macht halt diese Dinge, man erlebt was, aber dann ist man davon wieder weg. Und das, was du hier hast, diese Chance, was aufzubauen und so. Mhm. Und wird halt sehr schön gemacht. Das war unheimlich schön und realistisch. Ja, genau. Man hat total... Genau, es ist realistisch, dass diese beiden Figuren darüber reden und gleichzeitig ist diese vollkommen fantastische, sehr offensichtliche Metadiskussion über diese Serien, dass sie halt nochmal das Konzept von Deep Space Nine erklären. Ja. Es ist irgendwie, ich glaube, es ist im zweiten Drittel der dritten Staffel. Das ist die Folge Explorer, können wir gleich noch was genau. sagen. Es ist, also es ist einer von denen, das finde ich auch immer so schön. Es gibt ja, das machen sie ja echt schon zur Tradition, dass es fast immer einen Station-Zeitplot gibt, wenn irgendwas außerhalb der Station passiert. Und wenn nicht alle in der Defiant. Und wenn nicht alle in der Defiant sitzen. Dafür gibt es ja die Defiant, damit sie das nicht immer machen müssen. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Und ich finde, das ist halt genau das, was in Meridian nicht klappt und was in Heart of Stone klappt. Dass sie halt da sich überlegen, wie sind die Charaktere gebaut, wie machen wir das, dass es reinpasst in das große Ganze. Und wir haben die Zeit, Dinge länger aufzubauen. Und wir müssen das nicht alles in einer Folge abhandeln. Und dann haben sie halt da in Meridian, Dex verliebt sich einfach instantan. Und dann wird halt auch erklärt, so, ja, du kennst doch Jadzia Dex nicht als eine Person, die irgendwas impulsiv macht. Also vertrau mir. Und ich denke mir so, ja, aber ja, ich kenne dich nicht als so eine Person. Sie versuchen es dann auch damit zu erklären, dass natürlich Dex, nachdem sie eher so viel Leben gehabt hat, super irgendwie interessiert daran ist, als dieser reine Bewusstseinszustand zu existieren. Ja. Da denkt man auch so, ja, das kann ich noch so glauben, aber diese ganze Liebesplot überhaupt nicht. Also klar, dass sie einen Flirt hat und so, aber dass sie wegen dem dann alles sofort irgendwie aufgibt. Und das einzig Glaubwürdige daran fand ich dann, weil natürlich klappt alles nicht und sie kann da nicht mit, weil sie nicht so ist wie diese Wesen, whatever. Und dann ist sie halt am Ende einfach irgendwie sehr heartbroken. Und man ist halt, ja, und das ist dann, das glaubt man dann so. Ja, man kann schon irgendwie traurig sein, weil man so einen Typ kennengelernt hat und dann kann man das nicht fortführen. Ja, ja. Das ist, aber dass man sozusagen gleich so überzeugt ist, dass man sagt, okay, ich gehe in eine andere Dimension für dich. Ich kenne dich 2 Wochen. Wo man dann auch so, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man denkt, so ja, du kannst auch als dein 5. Host nach Jadzia nochmal dahin gehen und sagen, hey. Stimmt. Aber das wäre vielleicht nicht so ganz, ja. Naja, aber ja, das stimmt. Ich fand es auch, und ich muss sagen, es gibt irgendwie so 3 große Jadzia-Folgen in der 3. Staffel. Mhm. Und bei allen hatte ich noch immer das Gefühl, ich werde mit Jadzia nicht warm. Und ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es ist quasi nicht Jadzias Schuld. Mm-mm. Weil ich mag sie als Figur, aber ich habe das Gefühl, sie schaffen es ihr immer noch nicht, ihr richtig gute Plots zu geben oder ihren Charakter zu finden. Sie haben ein Problem mit ihrem Charakter. Sie haben ein Problem mit Jadzia. Und ich hätte das nie gedacht, weil ich die Deep Space halt am besten kenne ab der vierten Staffel. Und da finden sie mehr zu sich selbst oder sie finden mehr zu Jadzia. Ja. Ja. Weil es gibt diese, relativ am Anfang gibt es die Folge Equilibrium, in der wir erfahren, dass Jadzia einen sozusagen dass Dax vielmehr einen unterdrückten Host gehabt hat, wo die Trill-Verwaltung quasi nicht wollte, dass das irgendjemand erfährt, weil sie aus Versehen den Dax-Symbionten in einen Typen gesetzt haben, von dem sich rausstellt, dass er ein psychopathischer Mörder ist. Das kann ja mal passieren. Und sie wollen halt nicht, dass ihr Auswahlprozess in Frage gestellt wird und deswegen wird diese Erinnerung unterdrückt. Aber das funktioniert natürlich nicht, wie das so ist mit unterdrückten Erinnerungen, kann man mal so sagen, lustigerweise. Die kommen immer zurück und die Folge ist so ein bisschen gruselig und man erfährt noch mal ein bisschen mehr über die Trill Homeworld und das finde ich auch ganz schön. Aber grundsätzlich bleibt auch da wieder Jadzia so passiv. Sie ist wieder so Opfer von ihren eigenen irgendwie Erinnerungen, die da hochkommen und dann ist sie fast am Sterben, weil sie irgendwelche Werte nicht stimmen, weil halt irgendwie einfach das ganze Ding aus dem Gleichgewicht ist mit ihr und ihrem Symbionten. Und ich habe da wieder das Gefühl, genauso wie schon in der Folge, wo jemand ihr den Symbionten stiehlt, dass sie auf einmal so passiv ist und so, ich bin so hilflos und was soll ich nur tun und alles ist komisch und was passiert und ich weiß nicht, und da habe ich ja, das Gefühl... Ja, wobei ich das in der Symbionten-Klau-Folge noch ein bisschen besser fand, weil sie... Da war es glaubhaft, ja. Ja, vor allen Dingen auch, weil sie vorher selber agiert hat. Sie hat halt die Entscheidung getroffen, dass er das jetzt macht, um die Situation zu deeskalieren. Da hat sie halt, sie war halt vorher aktiv. Und hier ist es halt einfach etwas, was ihr passiert. Und die ganze Folge ist das etwas, was ihr passiert. Und naja... Ja, also das ist irgendwie, ja, da ist also diese Folge gut, da denke ich mir so, ja, jetzt habt ihr das mal erzählt, jetzt ist also diese neue Charakterfacette von ihr da, aber es folgt daraus erstmal gar nichts. Mhm. Also muss man einfach sagen, daraus folgt nichts. Das ist halt genau das, was bei den anderen Charakteren viel besser gebaut wird. Was bei so, zum Beispiel, also was ja in der dritten Staffel sehr stark ist, ist die Beziehung Odo-Kira, die Freundschaftsbeziehung, weil sie kommen natürlich romantisch nicht zusammen und sie hat ja die längste Zeit auch eine andere Beziehung und es wird halt immer wieder gezeigt, wie die beiden zueinander stehen und was die beiden einander bedeuten und es wächst langsam. Mhm. Und und halt auch das Innenleben der Charaktere wächst langsam. Und gerade das wird bei Jadzia noch nicht so gut gemacht, weil sie sehr viel festhängen in ihrer Backstory. Sie finden halt eigentlich, was ich so ein bisschen schade finde, sie finden irgendwie alle Charaktere, alle Hosts von Jadzia interessanter als Jadzia. Ne, es ist halt immer sehr viel Curse und Dex, das haben wir schon mehrfach besprochen, ne, dass weil sie halt. Der ist halt der, ja, wo man so denkt, toll, da macht ihr irgendwie eine tolle junge Frau als Figur und dann referenziert ihr immer nur auf den alten Typen, der sie mal war. Danke. Genau, das haben wir schon besprochen und hier dann in Equilibrium geht es halt um ihr böse Seite, ihr böses Ich und es geht halt auch in der Meridian-Folge geht es natürlich wieder sehr viel um Curzon, weil da muss sie halt erklären. Und da versuchen sie halt so ein bisschen das erste Mal eigentlich von Curzon abzusetzen in Meridian, weil... Weil sie eine junge Frau ist, die sich verliebt. So. Ja, im Prinzip, aber auch, weil Sisko sagt, Curzon verliebt sich dann immer so plötzlich und macht dann Dinge einfach so aus dem Augenblick heraus und denkt nicht darüber nach und sie ihm dann erklärt, ja, das ist Curzon, ich bin Jadzia, denk mal nach, so kennst du mich doch nicht, ich habe einen Grund dafür, dass ich das tue. Das ist das allererste Mal, also in meiner Wahrnehmung, dass sie halt mal ganz klar sagen, was ist denn Jadzia? Ne, was ist denn Jadzia, was nicht ihre anderen Hosts sind. Und das ist so eins der wenigen Male, wo sie halt ganz klar sagen, das ist etwas, wie ich drauf bin, das ist etwas, was ich mag. Und das bleibt halt sehr lange sehr vage. Ja, und dann gibt's ja nochmal kurz vor Ende der Staffel eben die Folge Facets, wo Jadzia in einem Trill-Ritual ihre früheren Hosts trifft, also die früheren Hosts des Dex-Symbionten, und dafür eben auch wieder, das ist wieder so ein typisches Star Trek-Ding, so ein Zufall. Ich brauche dafür Leute, die mir nachstehen, und das kann jetzt mal hier der ganze Cast irgendwie machen, und es gibt auch gerade so viel. Und die Dabo-Frau, wo man dann auch so denkt, oh, haben Sie sich das nicht vorher überlegt, wie viele Cast-Members es gibt und wie viele Hosts, oder ich weiß es nicht, aber dann zufälligerweise ist ja einer der ehemaligen Hosts irgendwie Gymnastin gewesen, und die Dabo-Frau ist zufälligerweise sehr, sehr geeignet, eine Gymnastin zu geben. Sie hat auch einen Namen, die taucht ja auch später noch öfter auf. Ja. Genau, sie taucht da zum zweiten Mal auf. Und wieso fällt mir ihr Name nicht ein? Mir ist es auch gerade. Ja, Lita, genau. Sie taucht da zum zweiten Mal auf. Ich glaube, sie ist direkt die Folge davor aufgetaucht oder so und hat ein bisschen mit Bashir geflirtet und dann taucht sie jetzt da zum zweiten Mal auf, und ich glaube, sie wollten sie vorher gar nicht als recurring Charakter haben, haben das dann aber da improvisiert praktisch, und dann ist sie auf einmal eine super gute Freundin von Dex, ja, wie wir erfahren nebenbei. Genau, in der Folge davor waren die sich irgendwie noch neu, die haben sich ja da auch irgendwie getroffen, ja, und schienen nicht irgendwie eine besonders tiefe Beziehung zu haben. Halt wieder diese Jetsia-Geschichten, dichten wir mal irgendwas dazu. Mhm. Und das habe ich halt auch generell bei den Trill-Geschichten. Ich habe irgendwie das so ganz stark, dieses Gefühl, they're making it up as they go. So, ja, lass mal sowas machen mit so einem bösen Host und dann mal eben irgendwie. Und dann sind da die, dann gibt's diese Trill, die nicht gedoint werden und die nur im Keller leben und die Symbionten irgendwie betreuen. So, ja, es wirkt alles so ein bisschen nicht so ganz durchdacht wie andere Sachen. Also, ja. Ja, und was ja dann aber der Clou ist in Facets, dass man erst denkt, oh, das wird ja irgendwie total schwierig mit diesem bösen Host und diesem, ist es nicht Joran? Joran? Ja. Also ja, dem Mörder, der dann irgendwie von Sisko übernommen wird. Und natürlich ist es auch dann ein kleines Problem, aber sie überwältigen, weil er natürlich versucht irgendwie sich zu befreien oder dann irgendwie versucht dann irgendwie Sisko zu verletzen, und naja, auf jeden Fall ist das aber nicht der Höhepunkt der Folge. Was halt genau ist, man denkt halt die ganze Zeit, ja, das ist dann der Plot. Ja, genau. Das ist es nicht, das ist so schön. Ja, das ist eigentlich ganz gut, ja, dass das dann irgendwie noch relativ schnell in der ersten Hälfte der Folge aufgelöst wird, und dann kommt also Curzon, der berühmt-berüchtigte Curzon, wird gejoint mit Odo. Und das haben sie auch, wo man auch so denkt, das müssen sie doch durchdacht haben, dass Odo kein Humanoider ist wie die anderen, ja, sondern dass er darauf anders reagieren wird. Und dann passiert es halt, dass Curzons Erinnerung oder Wesen sich mit Odo auf eine ganz andere Art verbindet und quasi sie eine Einheit bilden auf einmal. Und und wie wird das in Star Trek-Manier, wie wird das ausgedrückt? Natürlich mit einer unmöglichen Frisur. Weil dann irgendwie Odo kann ja nicht so gut Haare und hat die ja immer nur so ganz in einer glatten Fläche nach hinten. Und auf einmal hat er dieses aufgetuffte, ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? Ich musste darüber nachdenken, und dann dachte ich, dass wir vielleicht noch irgendwann einen zweiten Podcast machen. Über Star Trek und Haare. Und wir nennen es Haar Trek. I'm sorry, I couldn't resist. Gibt es einen Friseursalon, der Haar Trek heißt? Ich weiß es nicht, hoffentlich. Friseursalon für Nerds. Und dann kriegst du die ganze Zeit nur Helmfrisuren. Bei denen gibt man nur aufgeführte Helmfrisuren. Oh, schön. Aber das ist gut, wenn du mal professionell topiert werden musst. Ja. Dann gehst du zu Hardtrack. Ansonsten gehst du nicht dahin. Ja. Oh, schön, ja. Wenn du so ein Edwardian Dutt haben möchtest. Ja. Sehr gut, ich kann es nur empfehlen. Hardtrack, ja, sehr schön. Ja, jedenfalls war Odo bei Hard Trek. Genau, Odo war bei Hard Trek, Odo Dex, nein, Odo Curzon, so rum. Ja. Ja. Curzon Odo. Curzon Odo. Es ist auf jeden Fall, es ist irgendwie so ein bisschen Tuvix Reloaded. Aber vor Tuvix. Es ist natürlich vor Tuvix, aber ich meine jetzt in der Historie dieses Podcasts haben wir ja schon bei Voyager gibt es ja nun diese Folge, wo aus Versehen Tuvok und Neelix verbunden werden und durch einen Transporterunfall und wir haben diese Folge relativ verrissen. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich weiß noch, dass Iris einige gute Seiten daran fand und ich gebe ihr da recht. Aber ich fand diese Figur so fürchterlich. Ja. Curzon Odo, Odo Curzon, funktioniert besser. Ja. Er macht Spaß, weil es sind bestimmte Dinge in Odo angelegt, die durchaus, die man auch noch einem also das handelt dem Charakter Odo nicht wirklich zuwider. Es ist eine interessante Verbindung und im Prinzip macht diese Figur für einen Moment echt Spaß. Ja, also sie versuchen halt dasselbe Konzept, dass sie eine relativ gehemmte Figur nehmen, Tuvok/Odo, und dass sie dann die verbinden mit einer sehr enthemmten Person. Und Neelix, sehr extrovertierten. Neelix Curzon. Aber das funktioniert deswegen, dass weil Odo nicht so stark gehemmt ist wie Tuvok. Weil er nicht so, weil Tuvok ist viel, viel verschlossener und viel, viel krasser. Und Tuvok hat auch eine viel deutlichere Abneigung gegenüber dieser Extrovertiertheit, die Neelix hat. Während das bei Curzon und Odo so ein bisschen komplizierter ist, weil diese Menschlichkeit ist ja was er, wonach er auch sich sehnt. Ja. Genau, er will das ja. Er macht es aus verschiedenen Gründen nicht, aber es ist etwas, was er sich auch wünscht und wonach er auch sich sehnt und das sind auch Dinge, die er in sich hat und er ist halt nicht ganz so verstockt wie Tuvok. Außerdem ist natürlich ein entscheidender Unterschied, dass wir Curzon nur sehr vermittelt kennen. Ja. Ja, man sieht ihn einmal irgendwie als alten Mann, wenn er gejoint wird mit Jadzia in so einer Rückblende. Mhm. Und ansonsten kennen wir ihn als Figur nur aus Erzählungen oder aus halt wie Jadzia sich so manchmal verhält und wie sie mit Sisko umgeht und so. Was einem schon ein ganz gutes Bild gegeben hat, was mich wiederum so ein bisschen frustriert, weil man manchmal das Gefühl hat, man kennt Curzon besser, als man Jadzia kennt. Ja, genau. Gleichzeitig eben die Figur Curzon Odo von Odo gespielt wird und es uns so vorkommt, als wäre das eine neue Variante von Odo. Also während Tuvix war ja ein ganz anderer Darsteller, der die beiden sozusagen als Mischwesen darstellen sollte. Und hier ist es sozusagen immer noch Odo und man muss einfach sagen, dass das so gut funktioniert oder dass es überhaupt funktioniert, ob es so gut funktioniert, können wir streiten, ist ganz, ganz stark dem Darsteller René Auberjonois zu verdanken, der das einfach mit sehr viel Freude spielt und der einfach diese Odo-Figur schon so gut konzipiert hat, dass er diesen Sonderzustand sozusagen dann auch wahnsinnig überzeugend rüberbringt, finde ich. Ja, genau. Und es macht unheimlich viel Spaß, dem dabei zuzusehen, finde ich. Und das ist ja auch, wie wir schon, glaube ich, in der ersten Folge gesagt haben, halt eben immer diese Pinocchio-Figuren, die so gern ein richtiger Junge sein wollen. Und da ist er halt dann sozusagen vielleicht jetzt nicht, ist er auf eine gewisse Weise an einem Ideal näher dran, weil er auf einmal viel mehr empfinden kann und viel mehr tun kann von dem, was er sich... Gleichzeitig erschließt ihm Curzon alle diese Sachen, die an seiner Existenz toll sind, die er nicht bedacht hat. Ja. Dieses Gestaltwandeln und so, wie großartig das halt tatsächlich ist, worüber sich gar nicht so im Klaren gewesen ist, weil er die ganze Zeit danach gestrebt hat, was er sonst wollte. Ich glaube auch, weil er nicht so wirklich gelernt hat, so stolz auf sich zu sein und so ein bisschen so eine Freude an der eigenen Existenz zu empfinden. Und das ist eigentlich ganz schön. Aber das ist wiederum was dem Charakter Odo dient und nicht so sehr dem Charakter Jadzia. Gut, wir haben dann also diesen Konflikt, dass Jadzia sich immer noch fragt, warum hat Curzon sie damals aus dem Programm geworfen, für das sie sich dann wieder beworben hat, als sozusagen Erste in der Trill-Historie und dann tatsächlich reingekommen ist und gejoint wurde und er dann dem nicht mehr entgegenstand. Und sie sich immer gefragt hat, warum hast du mich erst abgelehnt? Und das sozusagen an ihrem Selbstbewusstsein eben total nagt. Ja, wobei bei mir sofort ich mich frage, warum sie das nicht weiß, wenn sie mit ihm gejoint ist. Und das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Okay, ja, das können wir gleich nochmal darauf eingehen, dass offensichtlich wir jetzt irgendwie einfach als ZuschauerInnen es schlucken müssen, dass Curzon gewisse Erinnerungen und Gefühle, obwohl er im Dex-Symbionten ist und sie den Dex-Symbionten hat, trotzdem vor ihr geheim halten konnte. Das ist halt nicht so ganz glaubwürdig, ja, weil sie sich dann eben rausstellt, war, halt er war einfach wahnsinnig verliebt in sie und sie ist so eine tolle junge Frau und okay. Und deswegen hat er sie von sich gewiesen, weil er nicht, ja, wo man auch schon wieder denkt, mein Gott, reiß dich mal zusammen, ja, alter Mann. Ja, wie halt alles irgendwie mit Gefühlen, also mit Romantik erklärt wird. Und, ja, das ist so ein bisschen meh, aber ich finde, es wird dadurch gerettet, dass Odo Curzon es einfach sehr toll rüberbringt. Er ist halt einfach so gut. Er ist einfach so gut. Oh Gott. Das wird tatsächlich, zu einem großen Teil wird die Folge halt von Andrea Bergeron getragen. Es ergibt keinen Sinn, dass sie das nicht weiß. Es ist halt keine so super krass unterdrückte, auch künstlich unterdrückte Sache wie ihr böser Host. Es ist halt ein alter Mann, der unglaublich in sie verliebt war und dann wird sie mit ihm gejoint und hat davon keine Ahnung, hat sie nicht gemerkt. Sie müsste eigentlich daraus total viel Selbstbewusstsein das habe ich gedacht. Ja, quasi Selbstliebe ziehen. Also ich meine, klingt ein bisschen blöd, aber zumindest müsste sie sehen, dass da positive Gefühle gegenüber der Person Jetsia sind. Aber nein, das hat er offensichtlich alles geheim gehalten und unterdrückt. Offensichtlich ist das auch Teil des, wir können mit Trill und den Symbionten alles machen, was wir wollen, weil wir denken es gerade so aus, wie es uns passt. Ja, aber ich fand das so schön, als er das dann gesagt hat und dann dachte ich so, boah, das muss ja eigentlich so geil gewesen sein, als sie den gejoint hat und so war von wegen, oh, ich bin richtig gut. Das ist so, also das ich finde so, mich toll. Ja, ich finde mich toll. Ich bin glücklich mit mir. Ich fühle mich im Reinen mit mir in ganz und toll und gut. Aber nein, es wird halt so, ich weiß nicht. Also ich meine, klar, der Dex Jizir ist natürlich auch selbstbewusster als nicht Dex Jizir. Vielleicht kommt das daher, aber trotzdem wird es nicht so schön gebaut. Also ich finde, da hätte es so eine schöne Lektion geben können, ne? Wie wichtig das ist, sich selbst zu lieben. Aber sie sind da nicht so ganz hingegangen und haben stattdessen dieses romantische Ding gemacht. Und was ich halt auch sehr schön fand, dass am Ende als Odo dann Curzon wieder hergibt und er schämt sich ein bisschen dafür, dass er als Curzon Odo das nicht wieder hergeben wollte, weil es sich damit wohler gefühlt hat. Ja. Und dann reden Jetsia und Odo miteinander, was sie halt auch sonst nie tun. Und sind sich so ein bisschen näher gekommen dadurch. Und sie dankt ihm dafür, dass er ihr diese Erfahrung gegeben hat, ein Gestaltwandler zu sein, weil sie ja jetzt auch seine Erinnerungen in sich hat und dass das für sie sehr wertvoll ist. Und der Abschluss war wieder sehr schön. Es war so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, weil ich zu sehr drüber nachgedacht habe, von wegen, ihr denkt euch das alles gerade aus. Ja, und man muss sagen, ja, auch in der Folge wieder das Gefühl, dass Jetsia nicht genug zum Zug kommt oder so ein bisschen zu passiv ist. Curzon ist halt der Star. Ja, und dass ich aber das Gefühl habe, mit der Folge, also zumindest mit dem, was ich bis jetzt, wir wollen nicht zu viel vorgreifen, aber mit dem, was ich bis jetzt sozusagen in der vierten Staffel gesehen habe, ist, dass sie jetzt sie ein bisschen weiter bewegen. Also sie hat jetzt auch zum Beispiel diese ganzen Selbstzweifel, die sind damit, da ist ja ein großer Teil ihrer Selbstzweifel ist mit dieser Folge ausgeräumt worden. Und, und dass sie dann irgendwie diese coole Seite von ihr, ich spiele irgendwie mit Ferengi Glücksspiel und ich bin einfach irgendwie selbstbewusst und neugierig und so, die kommt dann einfach mehr zum Tragen und macht sie auch dann irgendwie zu einer spannenderen Figur. Aber mir ist es dann echt in der dritten Staffel wieder so aufgefallen, dass ich so dachte, Moment mal, du willst doch Jetsia mögen. Jetsia ist doch cool. Warum sind die Folgen alle so blöd? Oder nicht generell blöd, aber halt so, warum habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass Jetsia nichts Interessantes zu machen und zu sagen bekommt? Ja, ich fand das so schlimm, weil, also ich habe genau dasselbe Gefühl gehabt wie du in diesen ersten drei Staffeln und es hat mir sehr wehgetan, weil ich als Kind, als ich die Folge, also ich war mit dem Piloten, war ich absolut verliebt in Jadzia. Sie war der großartigste Charakter der ganzen Welt und ich mochte sie so gerne. Und dann gucke ich das alles noch und bin so, wow, sie hat jetzt echt nicht so viele tolle Sachen gemacht. Und alle anderen bekommen interessantere Arcs und du bist so, ich möchte dich mögen. Ich habe dich Ja, so gemocht. exakt. Das war meine Gedanken auch, als ich mich jetzt auf diese Folge nochmal vorbereitet habe und habe das so durch und habe so gemacht, Moment mal, es gibt drei Jadzia-Folgen und ich finde irgendwie alle so und denkt die ganze Zeit so, warum finde ich Jadzia nicht interessant? Ich weiß doch, dass ich sie interessant finde. Aber Ja, es ist das halt, ist ihr fehlt dann genau das, was alle anderen Charaktere haben. und alle anderen bekommen, ja. Genau, diese Tiefe und diese Zeit, die sie sich nehmen mit jedem Charakter, diese Weiterentwicklung, die sie machen, die Art und Weise, wie sie alle diese Personen einbeziehen an den Ort, in dem sie sind. Und bei ihr greifen sie halt immer in irgendwelche Vergangenheiten, in irgendwelche, also sie bringen sie immer an andere Orte. Ne, während sie alle anderen Charaktere einbinden. Kira ist natürlich total eingebunden in diesen ganzen Konflikt. Auch Cisco, bei Ja, Cisco geht's Kira, da ja. gibt es noch mit Kaiwin und Genau. den ganzen bajoranischen Vorkommnissen. Bei Ja. Cisco geht's auch darum, dass er endlich ankommt nach dem Tod seiner Frau. Ja, auch Ja. die ganze Zeit immer, dass er endlich was gefunden hat, wo er hingehört und wo er was ausrichten kann. Und Bajir kommt als Schnösel praktisch dahin und als Idealist und lernt halt langsam auch sich selbst kennen dadurch. Und alle anderen, also alle anderen Charaktere sind halt unglaublich an diesen Ort verhaftet. Und bei Jadzia ist es eigentlich als einziges so, dass sie da nicht wirklich hingehört und dass sie auch nicht wirklich es geschafft haben, ganz lange ihr irgendwie an diesem Ort, also sie in dieses größere Geschehen richtig einzubinden, dass sie ihr selber dann auch Stakes geben an diesem Ort, weil alle anderen haben da was zu Ja, verlieren. da war Meridian sogar eher noch Ja, kontraproduktiv. eben, sie führen sie immer weg, ne? Ja, genau. Aber wir reden schon eine ganze Weile. Keine Angst, es ist noch nicht vorbei. Aber wir müssen unbedingt über Past Tense reden. Oh ja, bitte. Weil das eigentlich, obwohl schon Interessantes passiert, vor Past Tense ist so etwa in der Mitte oder so Ende der ersten Hälfte der Staffel so, ist das irgendwie wie so ein absoluter Höhepunkt. Obwohl es nicht wirklich was mit den ganzen anderen Storylines, die wir, also mit was passiert in Cardassia, was passiert in Bajon, was passiert mit dem Dominion, es hat damit nichts zu tun. Sondern wir haben mal wieder eine Zeitreise. Und wie wir wissen, in Star Trek, die Iris macht mir hier gegenüber kleine Tänze und Herzchen mit ihren Händen, weil sie das auch so sehr liebt, diese zwei Folgen. Weil die sind so gut. Und Zeitreise ist immer Zeitreise gut. ist immer gut bei Star Trek. Das ist wirklich so. Das ist faszinierend. Ich meine, Wobei, außer am Ende bei Voyager, wo sie sich so ein bisschen zu viel. du meinst die Auflösung von Voyager? Ja, nee, aber auch diese eine Folge, wo dann dieser Zeitreisetyp aus der 90er-Folge plötzlich evil ist und Ach, daran erinnere ich mich nicht mal ja, mehr. das ist auch gut. Da haben sie es dann irgendwann übertrieben. Ansonsten ist es Ja, immer aber gut. grundsätzlich kann man sagen, dass Star Trek Zeitreise irgendwie immer ganz gut hinkriegt. Ach, das, ich erinnere mich, ja, wo Reden wir nicht mehr reden davon. wir da nicht mehr davon? Reden von den Wobei guten ich fand das, glaube Zeitreisen. ich, auch ganz lustig. Ich glaube, ich finde Zeitreise einfach immer lustig. Da ist es auf jeden Fall echt intens und spannend. Es ist also, ich glaube, wir haben mal wieder einen Transporterunfall oder so. Ja, Die es liegt Exposition an der ist es. Defiant. Es liegt an der Liegt an Defiant, der weil Defiant? die Defiant hat wegen ihrem Cloak beeinflusst sie halt irgendwelche Chronopartikel und Ja. das führt halt dazu, dass sie dann transporterunfallmäßig in die falsche Zeit landen. Das finde ich halt auch ganz nett, dass sie es halt nochmal an der Defiant festmachen. Stimmt, ja. Und sie trauen sich halt tatsächlich auch mal was mit diesen Zeitreisefolgen, weil meistens geht es in der Zeitreise sehr gerne, ist halt Gegenwart. Das hatten wir in Star Trek 4. Das hatten wir in der 90er-Jahre-Folge Von der von Voyager, der ja. Voyager. Oder es ist halt irgendwelche lustigen vergangenen Epochen, die man dann noch mal so ein bisschen durchleben kann. Ja. Und ganz selten ist es halt irgendwas mit Zukunft. Aber hier gehen sie halt in die nahe Zukunft. Das heißt, sie haben gar nicht so viel Spielraum. Sie gehen relativ nah 2024, also 20 Jahre in die Zukunft von der Perspektive. 30. 30, Ja, ja, 94, ja. von unserer halt 8. Also das und ich finde es halt richtig krass, dass sie natürlich, die Technik ist wie immer so ein bisschen daneben. Sie haben immer noch nicht verstanden, dass wir irgendwann auf LCDs gekommen sind. Sie haben immer noch diese lustigen kleinen Röhrenmonitore. Ja. Und das Internet, versuchen sie einzubeziehen und auch dessen Stellenwert, kriegen das so einigermaßen hin. Ja, aber abgesehen davon, also sie machen das halt wirklich gut. Es sind viele Dinge, die ich gar nicht so weit weggegriffen finde. Es gibt in San Francisco Zeltstädte. Wo die abgeschlagenen Menschen, die den Anschluss nicht mehr gefunden haben, ihr Dasein fristen. Die Silicon Valley-Nasen wissen davon, aber es tangiert sie irgendwie nicht. Und ja, die und können sie sich auch nicht vorstellen, dass das irgendwie wirklich so ein Problem ist. Und das ist ja das Beste für die. Also weil, gut, diese Zeltstädte sind nochmal einen Schritt weiter. Die sind quasi so Lager, wo sie eingeschlossen sind. Aber das ist ja nur damit sie nicht auf der Straße leben. Haha. Und man hat so richtige, also sie haben im Prinzip irgendwie die Silicon Valley Blase antizipiert. Ja, es gibt Proteste in Europa. Okay, Europa wird so ein bisschen dargestellt, als wäre hier alles kaputt. Total unrealistisch, oder? Naja, es wird so ein bisschen Frage gelassen. Es gibt auf jeden Fall Studentenproteste überall in Europa und du denkst dir so, ja. Das ist überhaupt nicht eingetroffen. ja, es ist krass. Es ist sehr, sehr düster. Durch verschiedene Verwicklungen befinden sich also Begier und Cisco in einer dieser quasi abgeschlossenen, in einem dieser abgeschlossenen Lager. Die man Sanctuaries nennt, wo halt ich will nicht sagen Krieg herrscht, aber es gibt zu wenig von allem, sie sind völlig überfüllt, die Bürokratie malt langsam, keiner kann ihnen wirklich helfen, es gibt keine Jobs. Dex gleichzeitig trifft einen so einen Silicon Valley Super Mark Zuckerberg kind of guy. er ist so ein Elon Musk. Er ist im Prinzip Elon Musk. Fun Fact, ich dachte lange, Elon Musk wäre keine Person. Ich dachte, Elon Musk wäre irgendwie eine Marke oder eine Firma. Ein Anime. Ich dachte sogar, Elon Musk wäre eine Elektroband. Ich habe das, ich denke es immer aber noch. Aber jetzt weißt du, dass er ein Mann Roboter ist. Dem Jetsia Dex begegnet. Ich finde es auch wieder sehr lustig, was für Klamotten die tragen. Ja, aber was zum Thema glaubwürdige Zukunft, das ist ja 8 Jahre in unserer Zukunft. Und ich meine, du kannst dir das hier so denken, dass das Ende von Präsident Trumps zweitem Term ist. Um Gottes Willen, hör auf, sowas zu sagen. Now you jinxed it. Und dann finde ich, diese ganze Elend, das sich da auftut, diese ganzen schlecht funktionierenden Lösungen, finde ich fast noch glaubwürdiger. Natürlich werden dann die ganzen Obdachlosen... Ich werde jetzt gerade ein bisschen abergläubisch, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie auf Holz klopfen oder ich weiß es nicht, in Toupet verbrennen oder so. Also ich finde, es klingt sehr nach einer Trump-Lösung, die ganzen Obdachlosen einfach alle... einzusperren. Ich meine, Giuliani hat sie schon damals einfach aus New York rausgeschmissen. Ja, das kann man auch machen. Ja. Ja, also ich finde, das gibt dem noch mehr Realism. Ja, absolut. Was dann also passiert in dieser Doppelfolge, Begier und Cisco kennen ja Erdgeschichte und wissen, es entstehen in diesen Sanctuaries. Vor allen Dingen Cisco, was ja auch immer wieder dieser Witz ist, dass es immer einen Charakter gibt, der sich zufällig exakt mit dieser Periode sehr gut auskennt. Ja. Und er weiß eben, obwohl das irgendwie super lang her ist, aber gut. Für ihn aus dem 24. Jahrhundert. Aber sie wissen halt, es entstehen Aufstände in diesen Sanctuaries, die dazu führen, dass es Reformen gibt und das Ganze eine Periode des Aufbaus und der Reformen angestoßen wird, die quasi letzten Endes dazu führt, zu dem goldenen Zeitalter, das sie im 24. Jahrhundert haben. Also es ist ein Baustein davon. Und es ist das Ende von Präsident Trumps Time. Hör auf. sie wissen halt, es gab einen Volkshelden quasi, der bei diesen Aufständen gestorben ist, der sehr der quasi die Menschen dazu gebracht hat, sich in der Situation richtig zu verhalten, der ein größeres Massaker quasi der Armee oder des Militärs an diesen Insassen von diesen Sanctuaries verhindert hat und ja, und quasi so ein Katalysator war. Und weil sie eben da aufgetaucht sind und verschiedene Prügeleien folgen ihrer Existenz in diesem Sanctuary, wird, ups, dieser Volksheld leider erstochen, bevor er seine Rolle einnehmen kann. Und es ist dann auch tatsächlich so, dass für eine kurze Weile die Defiant mit O'Brien und Kira an Bord, die versuchen, die zu finden, die Erde scannen und sagen, oh, die Sternenflotte ist verschwunden und wir sind nur noch da wegen irgendwelcher temporalen Anomalien und wegen dem Cloak. Und ansonsten gibt es die Sternenflotte nicht mehr, sie müssen irgendwas richtig krass kaputt gemacht haben in der Zeitlinie. Und ich liebe es, dass es ihnen hilft. Na, also, dass sie dann irgendwann, sie gehen dann in verschiedene Punkte im Raum, also in der Zeit, um rauszufinden, wo die gelandet sind. Sie haben halt so ein paar Punkte, die likely sind. Irgendwann gehen sie in einen Punkt, der weiter in der Zukunft ist und können dann sagen, nee, der ist es nicht, weil hier, da ist schon alles verändert. Hier ist schon alles furchtbar. Genau. Und dann sagen sie halt einfach, ja gut, dann haben wir nur die Punkte, die davor sind. Ja. Und das finde ich halt, ist auch ganz gut, dass ihnen das halt so das Anhaltspunkte ist von der Story her, ist von der Story her ziemlich gut, ja. Naja, und dann, man ahnt es schon, gibt sich eben Sisko als dieser Volksheld Gabriel Bell aus und wird quasi mischt sich in die Aufstände ein, weil er weiß, es muss so passieren. Es muss so passieren, wie es in der Geschichte passiert ist, sonst alles furchtbar. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach sehr spannend erzählt. Es gab sehr coole Nebenfiguren von der einen Frau, die da Angestellte ist, die so eine Art Sachbearbeiterin ist. Auch was sehr, ich auch großartig sehr coole, fand, dass es eine schwarze Frau ist. Dass es eine schwarze Frau ist, ja, sehr coole Nebenfigur. Gibt es irgendwie so einen bisschen so Redneck-artigen Aufständler, von dem man irgendwie die ganze Zeit denkt, er ist so total der flache Bösewicht. Stellt sich dann raus, so ganz flach ist er halt auch nicht. Er ist halt einfach nur ein absoluter Verlierer der Gesellschaft. Der denkt, jetzt ist mal seine Chance gekommen, irgendwas zu reißen und was auch was an sich zu reißen. Und der aber trotzdem nicht nur böse ist, sondern schon auch einfach menschlich und dann auch irgendwie sich ein bisschen bewegen lässt dazu, das Richtige zu machen nach einer Weile. Obwohl man die ganze Zeit noch denkt, oh, der ist gefährlich und der ist unberechenbar. Und das ist, ich finde es unheimlich toll, wie sie es schaffen. Die Figuren sind mehrschichtig, obwohl es Figuren sind, die nur in einer Doppelfolge auftreten. Und das passiert bei Star Trek so selten, dass man wirklich sich für Figuren interessiert, die nur für Gastrollen da sind. Und da ist es mit diversen Figuren. Es gibt irgendwie da diese eine Vater-Sohn-Geschichte. Die fand ich nicht so gut. Naja, die ist nicht so wichtig. Aber ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, es hat mich alles irgendwie berührt, aber ich glaube, es liegt daran, weil mich das ganze Setting berührt. Ja. Ja. Ich fand halt auch die Sachbearbeiterin war unglaublich gut, die weil sie super. Wollte denen halt wirklich helfen, ja. Konnte das aber nicht, weil es halt einfach es gibt halt nichts zu vermitteln. Ja. Und wie sie ihnen halt ihre Situation erklärt hat und alles, dass sie halt, weil das wäre halt so leicht gewesen, aus diesem Bürokratieapparat halt irgendwas Feindseliges, Bösartiges zu machen, was ja immer wieder gemacht wird. Und sie reißt das halt total raus, dass sie halt zeigen, ja, nein, dieser Bürokratieapparat, der euch da festhält, ist auch besetzt mit Leuten, die euch helfen wollen. Ja, na, die können vielleicht auch genau. Nicht. Oder dieser eine Wachmann, der hat einfach irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie sich widersetzt und meint, dann killt mich halt, ihr super Rebellen, ja, mir ist es doch egal und ihr seid im Unrecht und so geht's halt nicht. Und von dem man dann auch irgendwann feststellt, der ist halt einfach nur total resigniert und verbittert und er denkt halt einfach, es gibt keine andere Möglichkeit und er hat sich auch immer nur abgerackert und es ist so ehrlich und so echt, also ich finde, es wirkt einfach, ja, sehr authentisch und letzten Endes schaffen sie es dann natürlich auch. Es ist sehr authentisch, sie haben nur komische Klamotten an. Natürlich haben sie komische Klamotten an. Das ist so immer so. Der Rest besonders ist Dex. Ja, und die Haare sind hellig. Die hat mal wieder die Haare, völlig merkwürdig. Das ist das, was uns dann rausreißt. Ja. Alles, die emotionale Ebene, Zukunftsszenario, alles gekauft, nicht die Klamotten, nicht die Frisuren, nicht die Technologie. Ja, das mit der Technologie ist wieder, geht irgendwie, haut nicht hin, aber auch wenn das alles so nicht überzeugenden technischen Zukunftsvisionen aussieht, die Bedeutung, die es hat, ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil einer der Gründe, warum diese Rebellion quasi Erfolg hat oder warum sich was tut und warum es Menschen gibt, also sozusagen irgendwie gibt es da so eine Polizeichefin, auch wieder interessant, dass es eine Frau war. Die war übrigens in The Warriors, das ist so ein absurder Film, der großartig ist. Warriors, come out and play. Genau. Ja. interessant. Ja, einmal weiß ich sowas, dann darf ich das auch sagen. Und ich kenne nur dieses Zitat, weil es nämlich improvisiert war. Es ist ein berühmtes, es war nicht im Skript. Aha. Zitat. Ja. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, dass die, also dass der Grund, warum die Bevölkerung irgendwie erreicht wird und sie sehen, oh Gott, mit diesen Sanctuaries, das ist alles falsch, ist einer der Gründe dafür ist, dass der Elon Musk-Typ von Dex überzeugt wird, dass er denen quasi eine Internetverbindung, die wahrscheinlich nicht Internetverbindung heißt, ich weiß es nicht mehr, freischaltet, damit sie quasi der Welt erzählen können, was ihre Geschichten sind, dass sie erzählen können, was da passiert und warum sie da drin sind und warum sie keine Arbeit haben und dass sie, ja, einfach ihre Geschichten zu teilen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wie soziale Bewegungen heute funktionieren, ja, dass man über das Internet Geschichten teilt. Das ist, ja. Vom Arab Spring zu Black Lives Matters. Genau. Oder, ja, es ist einfach, das war wahnsinnig. Ja, das war eine, was sie immer noch nicht drauf haben, ist halt, dass das natürlich heutzutage alles über so eine Vielzahl an Kanälen läuft. Ja. Das ist halt, und es ist nicht dieses, wir sprechen ins Internet. Genau, es ist halt, die Vielstimmigkeit haben sie nicht hervorgesehen. Das ist auch einfach was unglaublich schwer ist. Das ist halt was, das sich nur in den letzten Jahren entwickelt hat, seitdem wir das Internet haben, dass es eben wirklich möglich ist, auf so vielen verschiedenen Kanälen dieselben Stories zu teilen und dass man halt so viele Stimmen gleichzeitig hat, die reden, die auch nicht unbedingt im Einklang reden müssen, während du halt da immer noch dieses klassische Mediending hast. Mhm. Ein Mensch spricht ins Internet und spricht ins Bild und das ist halt die Stimme. Und dann hast du da hinten dann nachher zwar auch diesen einen Typen, der sich dann, ne, dieser Hillbilly, der sich so ein bisschen dagegen stellt. Es gibt ein bisschen Konflikte, aber du hast trotzdem diesen einen Kanal, diese eine Version der Geschichte. Das ist so ein bisschen das, was sie noch nicht antizipiert haben, aber ansonsten ist es halt schon tatsächlich erstaunlich gut getroffen. Weil meistens hast du ja tatsächlich diese Zukunftsvisionen, ob es jetzt Back to the Future ist oder sonst irgendwas, die irgendwie in den nicht ganz so fern Zukunft spielen und wenn dann das Datum kommt, wo es erreicht ist, sitzt man da und lacht, weil es halt einfach so weit ab vom Schuss ist und ich finde, sie haben so viele Sachen trotzdem noch so gut getroffen. Ja, und wie gesagt, zu antizipieren, dass es sozusagen für eine soziale Bewegung absolut entscheidend sein könnte, dass du eine Möglichkeit hast, die persönlichen Geschichten der Menschen auf einem breiten Kanal mit ganz vielen anderen Menschen zu teilen. Ja. Dass das sozusagen für eine soziale Bewegung ein entscheidender Moment sein könnte, das ist halt einfach krass und das ist toll, dass sie das so antizipiert haben und schon so auf dem Schirm hatten. Also das finde ich sehr beeindruckend. Es ist auch, also ich finde, das ist wirklich eine absolut starke Folge. Und Comic Relief bieten dann in diesem ganzen ernsten Thema halt trotzdem noch Kira und O'Brien, die in verschiedene Punkte der Geschichte springen müssen, um zu versuchen. Also im 20. Jahrhundert. Genau, um zu versuchen, ihre Crewmitglieder zu finden. Das ist sehr, sehr schön, weil Kira dann dieses Pflaster bekommt. Für ihre Nase, genau. Ja. Und dann streiten sie sich darüber, was sie denn deswegen sagen soll. Und dann sagt er so, ja, sag halt einfach, du hast dir die Nase gestoßen oder irgendwas. Und dann ist sie die ganze Zeit so, nein, das will ich nicht. Und dann die ersten Leute, die sie treffen, ist sie dann so, I hit my nose. Ja. Und es ist einfach unglaublich absurd. Und dann haben sie spawnen natürlich genau von einem Hippie-Bus irgendwann. Und es ist halt einfach nur purer purer Spaß, aber ich finde, das es gibt dieser Zeitreisefolge genau die Absurdität, die fast alle Zeitreisefolgen in Star Trek, haben und die sie so großartig machen, ohne irgendwie die Schwere des Plots und ich finde es auch zu zerstören. Ja, also gerade, ich habe gerade von Colmini gelesen, dass er diese Folge absolut großartig fand und meinte, dass es so eine tolle Sache wäre, dass sie die Möglichkeit haben, so eine politische Folge zu drehen. Und die wurde wohl auch von der Crew sehr geliebt, die Folge. Aus Gründen, ich habe mir hier drei Herzchen neben meinen Notizen gemacht. Die ist auch einfach absolut großartig. Jetzt haben wir die beste Folge behandelt und es sind noch so ein paar Egale sind übrig. wobei, ich muss zugeben, es gab bei Voyager immer wieder Folgen, die mir wirklich sehr, sehr egal waren. Und hier ist es so, dass es in den meisten Folgen gibt es noch irgendwas, was entweder irgendwie spannend ist für eine Figur, selbst wenn der Plot an sich nicht so gut ist, und immer wieder Sachen, die einfach Erzählfäden aufgreifen und weitererzählen. Also ob das die politische Lage auf Bajor ist, auch die religiöse Lage, das ist entwickelt. Man hat das Gefühl, die Dinge passieren alle gleichzeitig und sie befinden sich in einem Universum, wo viel passiert gerade. Es passieren Dinge auf Cardassia, es passieren Dinge auf Bajor und das bietet halt die Möglichkeit, alles Mögliche zu erzählen, was nicht unmittelbar damit zu tun hat. Aber man immer merkt, jetzt ist es wieder ein Stück vorgerückt, der Plot. Was wolltest du sagen? Ich wollte noch Visionary ansprechen, weil ich die so mochte. Die ist einfach so gut erzählt. Weil das nämlich auch so eine ist, eine Folge, die sich eigentlich um was anderes dreht, aber dann doch wieder aufs Dominion zurückkommt. Und zwar hat O'Brien, wurde irgendeiner bei einem Unfall, bei Reparaturen irgendeiner Strahlung ausgesetzt und dann fängt er an, so kleine Zeitreisen von wenigen Stunden in die Zukunft zu machen. Und begegnet sich dabei irgendwie selbst und zuerst ist es so ein bisschen lustig und man weiß nicht so genau, worauf es hinausläuft. Und bei seiner nächsten Zeitreise wieder ein paar Stunden in die Zukunft, muss die Station evakuiert werden und er sieht sie nur im Rückspiegel seines Shuttles, sieht er, wie DS9 in die Luft fliegt. Und er wacht wieder ein paar Stunden in der Vergangenheit auf und sagt, oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, DS9 fliegt in die Luft, wir müssen was tun. Und das ist unheimlich, ich finde, es war sehr spannend, weil man halt einfach mit ihm so nicht wusste, was zur Hölle passiert hier. Kann ich was tun? Und ich habe überhaupt keinen Einfluss auf meine komischen Zeitreisen. Vor allen Dingen, weil alles, was davor passiert ist, auch wenn sie versucht haben, das irgendwie zu verhindern, ist halt genau so passiert. Ja. Und dann ist halt die Frage, kann man das jetzt verhindern? Können wir das überhaupt? Ja. Genau, dass halt auch vom Standpunkt der Charaktere nicht klar war, ob es möglich ist, daran irgendwas zu ändern. Ja, und es ist dann, dass sie irgendwelche technische Trickserei und er setzt sich irgendwelcher krassen Strahlung nochmal aus und trifft dann den Zukunfts-O'Brien und dann stellt sich raus, es sind irgendwelche Romulaner, die glaube ich auch wieder das Wurmloch zerstören wollen und dann aus Versehen DS9 zerstören oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist auch nicht ganz so wichtig. Die Romulaner liegen getarnt vor denen rum in einer riesigen Flotte, glaube ich. Ja. Und sie wollen das Wurmloch zerstören, weil sie es zu riskant finden, dass da dieser Pfad zu dem Dominion offen ist. Und deswegen wollen sie halt einfach alle kaputt machen, damit niemand das bezeugen kann. Ja, und da soll dann halt auch irgendwie DS9 dran glauben und dann kann eben O'Brien das auch verhindern. Und was dann aber sehr merkwürdig ist, ist, dass der eigentliche O'Brien aus unserer Zeitlinie durch diese starke Strahlung irgendwie stirbt und der Zukunfts-O'Brien aus 5 Stunden in die Zukunft zurückkehrt in die Vergangenheit und ab jetzt unser O'Brien ist. Und das ist natürlich total albern, weil das ist derselbe Mensch und es ist... und ich finde es trotzdem einen interessanten Twist, weil man so ein bisschen dieses Gefühl hat wie, aber das ist doch jetzt ein ganz anderer. Ja, es hat halt dieses Gefühl, als wenn Harry Kim mit dem Baby Voyager rübercrossed. Du hast der Bruch ist erst vor relativ kurzer Zeit passiert. Es ist also eigentlich dieselbe Person, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass irgendwas falsch ist. Ja, ich fand es nur interessant, dass, also weil er sagt es halt auch so, ich habe das Gefühl, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Und man denkt so, ich weiß, was du meinst. Ich finde das irgendwie total irre. Aber ich fand, es war eine sehr spannende, gut erzählte Folge. Und außerdem Ja. ist O'Brien halt einfach super. Ja, aber da Auch. kann ich direkt nur weiter rüberleiten zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, mit nicht hingehören. Ne? Haha. Und zwar, du meintest eben, es ist halt interessant, dass sich alles halt immer weiter bewegt und so und dass das alles nie im Stillstand ist. Und das Gefühl hatte ich auch, als wir endlich wieder ins Spiegeluniversum, aka mein Lieblingsuniversum, wechseln dürfen. Und zwar Du in. willst doch nur sexy Kira haben. Ich weiß nicht, ob ich so sehr. Naja, auf jeden Fall mag ich mag einfach das Spiegeluniversum. Ich mag alles am Spiegeluniversum. Es ist so absurd und ich Es liebe ist es. aber so, es macht so sehr keinen Sinn. Warum sind da alle? Warum haben sie dieselben Namen? Warum sind sie mit denselben Leuten verheiratet? Ja. Ja, es ergibt keinen. Also, aber das ist sowas, da denke ich mir dann: Suspension of Disbelief, I take it. Und ich mag einfach das Spiegeluniversum so sehr, dadurch, dass sie einfach einen Plot weitergesponnen haben, der in TOS, der in Classic Trek angefangen hat. Und dass sie einfach gesagt haben: Hey, lass uns mal eine erwachsenere Version davon machen und zeigen, wie gute Intentionen alles kaputt machen können. Und dafür liebe ich dieses Universum so sehr. Du Und hast ich recht, werde es ja. immer lieben. Nein, aber Through the Looking Glass, wir dürfen endlich zurück ins Spiegeluniversum. Und zwar: Sisko wird gekidnappt von O'Brien. Und Du meinst von Spiegeluniversums genau, von O'Brien. Spiegeluniversums O'Brien. Und zuerst sind alle, und das ist sehr, sehr schön, weil es halt so unglaublich unvermittelt passiert und du zuerst nicht weißt, was passiert. Ja. Und Man die denkt erst, Charaktere, O'Brien wäre irgendwie vielleicht zum Marquis übergelaufen oder so, und dann genau. stellt sich heraus, nein, es ist natürlich Spiegeluniversum O'Brien, Genau, auch bekannt als Smiley. ja, und ich liebe es, wie sehr sie daran arbeiten, dass sie dich als Zuschauer oft in dieselbe Position bringen wie die Charaktere. Ne? Dass es genauso anfängt, dass sowohl sie als auch du verwirrt sind und denken, irgendwas ist hier nicht richtig. Vielleicht gibt es dafür irgendeinen Grund, aber okay. Und dann stellt sich halt heraus, er hat ihn halt also man merkt relativ schnell, dass er dann der Spiegeluniversums O'Brien ist. Und dann kidnappt er ihn ins Spiegeluniversum und Sisko ist so, ja, ich sympathisiere das, ich verstehe auch, was hier los ist, aber hier, ich will damit nichts zu tun haben und blabliblu, ich muss mich hier nicht einmischen. Und dann stellt sich raus, dass Jennifer noch am Leben ist im Spiegeluniversum. Ja. Und Und damit ist für ihn alles vorbei. ja, er ist dann einfach wirklich, naja, sehr interessiert. Trifft es nicht so ganz, aber ja, ich glaube, was du noch nicht erwähnt hast, der Spiegeluniversum Sisko ist tot. Ja. Und O'Brien möchte aber, dass, also findet es unheimlich, also er weiß, es ist unheimlich wichtig für die Rebellion der Spiegeluniversumsmenschen, dass sie es schaffen, die Jennifer des Spieluniversums von DS9 zu holen. Sie arbeitet nämlich zusammen, sie gehört zu so einer Art Elite-Menschen, die nicht so schlecht behandelt werden, und arbeitet zusammen Sexy Kira. mit Sexy Kira, der kardasianisch-klingonischen bajoranischen, keine Ahnung, Zusammenschluss, und will für die so eine Art Sensor bauen, mit dem sie in den Badlands die ganzen Rebellen aufspüren könnten. Was dann Und auch total schön ist, weil die weil die Rebellen auch in den jetzt, Badlands sind, genau, ne? weil die Rebellen jetzt so ein In bisschen den Status des Marquis haben. ja. Und ja, und dann muss dafür also unser Sisko den bösen Sisko mimen, der irgendwie aufbrausend ist und seine Leute verkloppt, und dann muss er erstmal den irgendwie total abgerockt aussehenden Spiegeluniversums-Bashir eine reinhauen mit 3-Tage-Bart, weil wir wissen ja, nichts kennzeichnet einen Mann als irgendwie runtergerockt wie ein 3-Tage-Bart oder als Rebell, der sich nicht rasieren kann, obviously. Naja, und außerdem hat er eine Geliebte, und zwar Dex, und also Jadzia, und die irgendwie schicke kurze Haare hat und auf einmal irgendwie nicht doof aussieht, weil sie eine gute Frisur hat. Und naja, es wird so ein bisschen offen gelassen, aber es wirkt so, als hätten die Sex. Ja. Ja, ne? Ja. Ich meine, sie küssen sich halt nur, dann Ausblende, und dann sieht man sie wieder und sie sind angezogen, weil niemand ist jemals wirklich nackt in Star Trek. Das haben sie abgeschafft. Ja, ja, es Sex ist die mit Zukunft. Kleidern. Man ist nicht mehr nackt. Ja. Und es ist aber so, dass man denkt, okay, der findet sich so in seine Rolle rein und zwar innerhalb kürzester Zeit, dass er, also der hat da ja offensichtlich nicht viele Skrupel. Ich muss sagen, es hat mich etwas überrascht. Ja, ja, ich denke auch, es gibt ja auch irgendwann diese Folge, wo Laxana Troi auf die Station kommt und irgendwie Menopause hat und deswegen die Hormone, also sie hat halt irgendeine Krankheit, die halt ältere Betazoiden bekommen und dann drehen die Gefühle von allen so ein bisschen ja, durch. Ja, es ist so dem Sommernachtstraum nachempfunden. Genau, das so. Ist wie, das ist wie so eine Art Liebeskrankheit. Genau, und in dem so Liebeszauber. In dem Szenario war ja auch Jadzia unglaublich scharf auf Sisko. Stimmt. Und dann denkst du dir halt auch so, ja, da sind halt irgendwelche unterbewussten vielleicht, ja. Gefühle und in diesem Universum haben die sich halt. Ja, aber er weiß genau, dass sie denkt, er wäre ein anderer. Und es ist moralisch eigentlich schon etwas fragwürdig, darauf komplett einzugehen. Auf der anderen Seite will er ja, dass sie ihm glauben, dass er der Typ ist. Aber das ist schon so ein bisschen, okay, naja. What happens in the Mirror Universe stays in the Mirror Universe. Naja, auf jeden Fall trifft er dann eben Jennifer und so weiter. Das ist schon ganz gut erzählt, aber was die Folgen im Spiegeluniversum ausmachen, ist ja mehr, dass wir eben diese verschiedenen Figuren treffen und sie so ganz anders sind. Genau. Und das ich meine, dass er dann quasi nochmal so eine Art Abschluss findet mit Jennifer, fand ich gar nicht so das Wichtigste der Folge. Nö, es ist schön, es ist auch ganz nett gemacht. Und ich finde es auch noch ganz nett, dass die Spiegeluniversums Jennifer damit auch so ein bisschen einen Abschluss findet, dass sie ihren Mann als den wieder hat, den sie wollte. Ne? Und halt die ganzen Sachen, die gemacht haben, dass es zwischen ihnen nicht funktioniert, dass das dann halt so weggeräumt ist, dass sie dann nochmal so, also sie alle bekommen irgendwie einen ganz schönen Abschluss bei verschiedenen Dingen, aber das Tollste ist natürlich einfach zu sehen, wie die Schauspieler andere Rollen spielen. Ja. Versuchen, andere Versionen von sich selbst zu sein. Ja, ja. Gut, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ja, sonst, ich weiß, das hatte nicht viel mit irgendwas zu tun, aber ich muss diese Spiegeluniversumsfolgen erwähnen, immer, weil sie großartig sind. Nein, wir müssen sie außerdem Tuvok. Das ist so lustig, ja. Auf einmal ist er Tuvok im Spiegeluniversum. Es sind nämlich nicht alle am selben Ort. Er ist nämlich einfach nicht. Er ist einfach irgendwie bei der Rebellengruppe im Spiegeluniversum und es wird nicht thematisiert. Ja. Er ist einfach nur da. Das ist super. Das ist lustig, ja. Ich gebe es zu. Und ich finde, das ist halt die eine Sache, wo sie nicht alles komplett kopieren, weil es ist halt immer, alle sind bei diesen Spiegeluniversen immer am selben Ohr, die Schiffe bestehen aus denselben Crews, nur sind sie alle böse oder irgendwie anders. Und dann ist er auf einmal Tuvok. Und dann ist er Tuvok, der halt eigentlich sein Counterpart ist halt im Delta-Quadranten, aber er halt nicht, weil er nicht auf dieses Schiff gegangen ist, weil es die Sternflotte nicht gibt. Und das finde ich halt sehr schön. Aber dass warum ist er dann da? Weil er so, also dachte sich, ja, mach ich mal. Genau. Ja, jetzt haben wir gar nicht wie üblich mit der letzten Folge abgeschlossen, weil wir die schon vorhin besprochen haben. Aber im Prinzip, die Ausgangslage für die vierte Staffel ist klar. Die Bedrohung durch das Dominion nimmt zu. Sie wird immer offensichtlicher, nachdem sie schon fast irgendwie einen krassen Krieg angezettelt hätten in Adversary. Und sie eben auch deutlich sagen, ihr seid zu spät. Wir sind schon überall und ihr wisst nicht, wo wir sind und wer wir sind, weil wir sind Gestaltwandler. Haha. Das ist so eine sehr spannende Ausgangslage für die vierte Staffel und die löst das auch eigentlich unmittelbar ein. Ja. Ich find's ganz interessant, dass die dritte Staffel ist. Es gab so viel Plot, es gab so viel, was zusammenhängt, aber trotzdem ist die dritte Staffel so viel so ein Übergang, finde ich. Ne? Es wirkt wie, als wäre die komplett nur eine Exposition für die Staffeln 4, 5, 6. Ja. Oder? Und, also es ging mir so ein bisschen so. Aber was ich auch ganz interessant finde, dass sie versuchen, diesen ganzen Cardassianer-Plot so ein bisschen runterzufahren, während sie den anderen rauffahren. Ne? Also sie versuchen halt Und sie versuchen, sie positionieren Ghul Dukat als jemanden, der vielleicht doch nicht nur so, also der nicht nur Cardassia repräsentiert, sondern auch seine eigenen Sachen fährt und so, was ich halt ganz interessant finde, weil sie versuchen, ihn in Position zu bringen. Es ist sehr viel Maneuvering, ne? Also von dem Plot, den sie 1 und 2 hatten, was halt größtenteils Cardassia und Bajor war, zu diesem größeren Plot, wo viel mehr Spieler dran teilnehmen, wo dann die Klingonen und die Romulaner. Ja, auf einmal sind ganz viele Spieler im Spiel. Genau, und also das ist halt, diese ganze Staffel ist so sehr so ein Hinbewegen, also von diesem sehr lokalen Plot plötzlich die ganzen anderen Leute herbeizuziehen, damit es nicht absurd und plötzlich wirkt, wenn sie plötzlich alle da sind. Ne? Dass du die langsam heranziehst, dass du diesen Scope erweiterst. Und es ist ein bisschen witzig, dass in Folge 1 und 2 The Search, wo sie halt mit der Defiant in den Gamma-Quadranten fliegen, dass das halt noch so als unmittelbare Bedrohung wirkt. Damit haben wir angefangen in der Folge zu erklären, wie bedroht sie sich alle fühlen, wie angespannt die Situation ist und dann eigentlich die ganze Staffel nicht groß irgendwas passiert. Man hat halt so ein paar... Ja, gut, du hast den Feldzug von den Romulanern und den Cardassianern, also den Ich meine als Aggression von... Ja. Im Gamma-Quadranten. Ja, aber das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es ist diese Ruhe vor dem Sturm. Genau. Aber das gibt eben dem Ganzen auch das Gefühl, eine einzige Exposition zu sein. Genau. Ja. Und du denkst halt von der Ausgangslage vom Ende der zweiten Staffel und vom Anfang von The Search. Es würde jetzt schon losgehen. Genau, es würde viel mehr passieren. Und dann ist die ganze Staffel eigentlich nur so ein, ja, was. Aber wie gesagt, es sind ja viele Sachen, die sich daran so orientieren. Ja. Wie diese Visionary mit O'Brien. Also es sind immer wieder, wo das so aufgegriffen wird. Aber ja, und vor allen Dingen ist es langsam. Halt, sie spielen halt das, was sie nicht antizipiert haben. Sie haben halt die ganze Zeit, nachdem sie entdeckt haben, dass das Dominion existiert, haben sie damit gerechnet, dass sie sofort durch das Wurmloch kommen und die alle platt machen. Ja. Aber stattdessen spielen die halt ein Long Game und das haben sie nicht verstanden. Ja. Und das ja. verstehen sie erst am Ende der Staffel, als dann gesagt wird, hey, wir sind schon überall, wir haben nicht die ganze Zeit nichts gemacht, wir haben unser Ding gemacht und ihr habt es nicht gemerkt. Ja. Und das finde ich ist unglaublich gut. Und weil ihr konntet nichts dagegen machen. Genau, weil es halt anfängt mit dieser unglaublichen Tension, diesem, oh mein Gott, sie kommen gleich aus dem Wurmloch und machen uns alle platt. Und dann ist es die ganze Zeit, es passiert nichts in der Richtung. Mhm. Es werden andere Sachen gemacht. Während sich das Dominion in Stellung genau. bringt. Genau, und das Dominion bringt sich die ganze Zeit in Stellung, aber so, dass man es nicht mitkriegt. Und am Ende ist es so, hi. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich ganz schön zum Schluss gekommen, weil wir die Folge jetzt nicht nochmal besprochen haben. Ich muss es aber noch erwähnen, weil es irgendwie so ein bisschen... es gibt diese Folge Explorers, wo Sisko so ein altes, antikes bajoranisches Sonnensegelschiff, mit dem die angeblich bis nach Cardassia gekommen sind, nachbaut. Und das fand ich einfach so lustig, weil es halt 1:1 die Geschichte von Kon-Tiki aufgreift. Das war so eine Expedition, wo so Norweger diese Schiffe gebaut haben, mit denen die Polynesier angeblich über den Pazifik gereist sind, wo man auch das irgendwie nicht glauben konnte. Und ich fand es nur so lustig, weil ich dachte, wow, das haben die einfach nur 1:1 übernommen. Das liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil wir irgendwie dieses Kon-Tiki-Buch für Kinder, es gibt eins für Kinder, das habe ich irgendwie in der Schule, in der 5. Klasse oder so, haben wir das, hat uns unsere Lehrerin das vorgelesen. Ich fand das so toll. Und das fand ich dann so lustig, dass es da irgendwie so auftaucht. Mhm. Das als kleines PS zum Schluss. Könnt ihr ja mal nachschlagen. Oh. Ein PS habe ich auch noch. Ich möchte nur ganz kurz hervorheben, wir haben keine Zeit mehr großartig darüber zu reden, aber was ich ein bisschen großartig fand, war die Folge Distant Voices, die komplett in Bashirs Kopf stattfindet. Oh, ja. Und eine Sache, die ich großartig finde, ist, es gibt hier in dieser Staffel sehr viele aufsehenerregende, aufwendig produzierte Spacefights und Gefechte und ganz viel Kram. Und ja, ganz viel ist mit kopierten Versionen von demselben Schiff. Aber okay, es ist sehr, sie greifen sehr tief rein. Und in Distant Voices, das findet komplett auf so einer sich außer Betrieb befindlichen Version der Station statt, die halt Bajirs Körper symbolisiert. Mhm. Und ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich das großartig fand, das wollte ich noch kurz erwähnen, dass sie so viel daraus machen, aus so wenig. Weil sie arbeiten halt super viel mit Licht und der Abwesenheit von Licht, mit Flackern und sie machen sehr, sehr low budget, ein sehr fand ich, wirkungsvolles Horror-Setting. Das stimmt, das stimmt. Das Ja, ist relativ das war mein PS. gruselig eigentlich. Okay, also noch zwei Dinge, die wir euch mit auf den Ge Weg geben wollten. Und ja, wir ho hoffen, ihr hattet wieder Spaß an der Folge und es war nicht so schlimm, dass es so lange gedauert hat. Und wir versuchen uns, also auch so lange gedauert, bis sie rauskam. Und wir versuchen es mit der vierten Staffel wieder etwas zeitnäher hinzukriegen. Ich Binge, verspreche es. binge, binge. Ja. Binge. Ich bin ja schon dabei. Ja. Und dann sehen wir uns wieder bei Staffel 4 mit meiner absoluten Lieblingsexposition The Ways of the Warrior. Ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.